Was wir heute unter Deutschland verstehen, ist das politische Erbe des Zweiten Deutschen Kaiserreiches, das 1871 als letzter großer Nationalstaat in Europa entstanden ist, nach drei Kriegen. 1864 gegen Dänemark, das wollte sich damals Schleswig-Holstein unter den Nagel reißen. Da gab es dann einen Krieg aller deutscher Staaten gegen Dänemark, das heißt also auch Österreich, Preußen, Hannover und so weiter zusammen. Dann 1866 die deutschen Kriege. Das war eine Koalition deutscher Staaten jeweils auf preußischer und österreichischer Seite gegeneinander. Das endete dann mit einem preußischen Sieg und dann der Krieg 1870 gegen Frankreich. Alle deutschen Staaten mit Ausnahme von Österreich gegen Frankreich, was dann mit einem deutschen Sieg endete 1871 und dann wurde das Zweite Deutsche Kaiserreich im Schlosssaal von Versailles proklamiert. Damit wurde überhaupt erst Berlin zur Reichshauptstadt. Vorher ist es ja die ganze Zeit Wien gewesen, also Berlin erst seit 1871. Und um das alles zu verherrlichen, wurde in Berlin die Siegessäule erbaut vor dem Reichstag, der also auch nach 1871 vor den Toren der Stadt errichtet worden ist. Der Reichskanzler Bismarck kleidete die Gründung dieses Reiches in die theatralische Worte: Mit Blut und Eisen wäre also das Deutsche Reich geschmiedet worden. Es gab auf alle Fälle erstmal einen großen Modernisierungsschub. Also die gesamten Normungen, die uns heute selbstverständlich sind, metrisches Maß, ein Gesetzbuch für alle, die Mark als Währung und so weiter wurde eingeführt und damit kam natürlich ein großer wirtschaftlicher Aufschwung daher. Berlin an sich wurde damals tatsächlich Boomtown, war auch tatsächlich das Zentrum des Deutschen Reiches, also in jeder Hinsicht politisch, wirtschaftlich und so weiter. Deutschland war, Deutscher Kaiserreich war aber eine Monarchie. Wie ist das zu verstehen? Also der Kaiser hatte die Macht, er bestimmte das Kabinett und auch den Reichskanzler. Und es gab daneben noch ein Parlament, das praktisch beratende Funktion hatte. Die Gesellschaft war so ziemlich aufgeteilt. Die Arbeiterklasse damals waren ungefähr 75 bis 80% tatsächlich Menschen, die der Arbeiterklasse zugehörten, waren im Großen und Ganzen entrechtete Menschen. Die Wahl zum Beispiel zum Parlament ist keinesfalls zu vergleichen mit heute. Mal kurz die Eckdaten. Wählen durfte nur, wer männlich war, auch nur gewählt werden. Natürlich bezog sich nur auf Männer, reines Männerwahlrecht. Man musste mindestens 24 Jahre alt sein und nicht von der öffentlichen Armenunterstützung abhängig sein. Und dazu kam noch, dass diese Wählenden in drei Klassen eingeteilt war, das Dreiklassenwahlrecht. Das heißt also, dass man nach Steuerklasse unterschiedlich gewichtet worden ist. Also ein Arbeiter, der weniger Steuern bezahlt hatte, weniger Gewicht als zum Beispiel ein Agrarier oder ein Industrieller. Die Arbeiterklasse damals tatsächlich musste um ihr Menschenrecht noch kämpfen. Die erste Arbeiterverein wurde von Ferdinand Lassalle gegründet in Sachsen, der ADAV, der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein 1863 und wenig später die SAP, SDAP, die Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei von August Bebel und Wilhelm Liebknecht, dem Vater von Karl Liebknecht. Die SADP war unter dem ideologischen Einfluss des Marxismus gestanden. Ferdinand Lassalle vom ADAV war eine eher bürgerlich eingestellte Linie. Beide vereinigten sich aber 1875 in Gotha zur SAP, zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands. Und diese Sozialistische Arbeiterpartei wurde bald darauf verfolgt. 1878 kam es zum Sozialistengesetz. Ich möchte noch betonen, dass es hier nicht nur um eine Partei ging. Die sozialdemokratische Bewegung war die Bewegung der Arbeiterklasse, die also für die Rechte der Arbeiterklasse sich einsetzt. Es war nicht nur eine Partei, es waren Gewerkschaften, Vereine und so weiter, eine allgemeine Bewegung. Die Partei war nur ein Ausdruck dieser allgemeinen Entwicklung und allgemeinen Lage. Am 11. Mai 1878 machte der Klempnergeselle Max Hödel auf Wilhelm I. in Berlin ein Attentat. wenige Tage später erließ also Bismarck das Sozialistengesetz. Er wollte schon vorher die SAP verbieten, aber das war dann sozusagen der Vorwand. Und wenig später übrigens, am 2. Juni, kam es zu einem zweiten Attentat auf Wilhelm I. in Berlin, wobei er also tatsächlich auch schwer verletzt wurde. Es gab also auch mehrere Attentate auf diesen Kaiser. Sozialistengesetze bedeutete, dass eben die SPD verboten war. Der Reichstag wurde auch aufgelöst, wurden gleich Neuwahlen gemacht. Die Einzelkandidaten konnten daran teilnehmen und die SPD hatte dann die gleiche Stimmzahl praktisch wie vorher errungen. In der Zeit der Sozialistengesetze ging es dann darum, die Partei unter den illegalen Bedingungen vorzuführen. Das war also die große Zeit der Tarnorganisationen, Arbeitergesangvereine und ähnliche, die also dann die Arbeit fortführten. Die Konsequenzen waren Verbot der Presse. Es gab auch so Dinge, dass Menschen ausgewiesen werden konnten, wenn sie für die Partei tätig waren. Also innerhalb 24 Stunden hatte man dann das Land zu verlassen. Leute wanderten in den Knast. Also Einzelne hatten erhebliche Konsequenzen zu tragen. Insgesamt aber stärkte dieses Sozialistengesetz die SPD mehr, als dass es sie schwächte, weil natürlich die Arbeiterklasse mitbekam, dass es nach wie vor diese Partei war, die also sich für ihre Rechte einsetzte. Ich möchte nochmal betonen, dass Bismarck nicht nur gegen die Sozialisten vorgegangen ist, sondern gegen alles, was sich dem Zweiten Deutschen Kaiserreich als Konkurrenz, als Opposition in den Weg stellen konnte. Es gab zum Beispiel auch die Katholikenverfolgung, auch die katholische Kirche sah er als potenzieller Gegner. Also ich wollte das nur mal dazu erwähnen, weil das oft so gesehen wird, dass er nur gegen die Sozialisten vorgegangen ging, also gegen alles vor, was gegen dieses Zweite Deutsche Kaiserreich virulent werden konnte. Er wurde älter, der alte Kaiser ging, Wilhelm II., sein Enkel kam 1888 auf den Thron, damit gab es einen Generationswechsel. Wilhelm II. Wollte Kaiser aller Deutschen sein, wie er in seiner naiven Wortwahl da mal von sich gab. Und die Sozialistengesetze hatten sich eh als stumpfes Schwert erwiesen. Die sollten also weg. Sie fielen dann auch weg. 1890 wurde die SPD, die sich dann auch SPD offiziell nannte, wieder zugelassen. Und Bismarck verließ seinen Posten. Der Lotse verlässt das Schiff, war damals eine bekannte Karikatur. Die SPD wurde dann 1912 die stärkste Fraktion im Reichstag. Das heißt, die stärkste Fraktion heißt nicht die Mehrheit. Also die Mehrheit hat die SPD nicht gehabt, aber immerhin die stärkste Fraktion. Sie hätte also diesen Ersten Weltkrieg nicht parlamentarisch verhindern können, also in keinem Fall, aber sie hätte natürlich ein starkes Zeichen setzen können. Vor dem Ersten Weltkrieg stand die SPD nämlich vor allen Dingen für Internationalismus, die Rechte der Arbeiterklasse und gegen den Militarismus, also einer ihrer Hauptstützen. Hauptargumentationsstützen. Und es gab zwar mehrere Flügel in dieser Partei, einen rechten Flügel, der war durch Friedrich Ebert markiert. Friedrich Ebert war eigentlich ein bürgerlicher Reformpolitiker, müsste man ihn auch nicht benennen, in die Partei gekommen und war so weit rechts, dass der Parteigründer August Bebel ihn gar nicht erst in der Partei haben wollte. Aber Friedrich Ebert brachte etwas in die SPD, was sehr notwendig war, nämlich die Bürokratie. Wo Friedrich Ebert auftauchte, gab es erstmal Karteikästen. Er baute diesen Apparat auf und war bald also sozusagen unabkömmlich für diese Partei. Er wurde dann auch der Vorsitzende, aber die SPD hatte zwei Vorsitzende, der andere war vom linken Flügel, das war Hugo Haase. Also vor dem Ersten Weltkrieg hatte die SPD zwei Vorsitzende, Friedrich Ebert für den rechten Flügel, Hugo Haase für den linken Flügel. Auf dem linken Flügel gab es natürlich noch mehr Persönlichkeiten zu nennen, wäre hier vor allen Dingen Rosa Luxemburg zweifellos die oder eine intellektuelle Wortführerin aus dem linken Flügel der SPD. Trotz einiger Dissonanzen, es gab also Diskussionen darüber, ob man Streikbewegungen gegen das Dreiklassenwahlrecht durchführen sollte und dem einen oder anderen, blieb diese Partei aber eine einige Partei bis zum Ersten Weltkrieg, nur eine SPD und dann, wie gesagt, kam im Juli 1914, kam es dann zum Ersten Weltkrieg. Im Juli 1914 zeichnete sich ab, dass Deutschland an der Seite Österreich-Ungarns in den Ersten Weltkrieg eintreten würde. Und zunächst war noch unklar, wie sich die Sozialdemokratische Partei verhalten würde. Es gab durchaus starke Stimmen gegen den Krieg, aber dann schwenkte die Masse der Partei ein auf den Burgfrieden, den Wilhelm II. Proklamierte. Er kannte ja keine Parteien mehr, nur noch Deutsche. Das heißt also nicht nur die SPD, auch die SPD beeinflussten Gewerkschaften ließen sich auf diese Parolen ein, dass Deutschland in einem Verteidigungskrieg sich befinden würde. Streiks während des Krieges wurden also dann nicht mehr beabsichtigt. Und das war nicht nur etwas, was man in Deutschland übrigens so durchführt, das war in allen Kriegsparteien, so bei allen Ländern in Europa, dass die Arbeiterparteien sich da auch so an den Herrschenden andienten. Die SPD trat also von ihren antimilitaristischen Parolen ab und am Abend, als die Fraktion zusammengetreten war, im Reichstag klar war, dass die SPD die Kriegskredite mit abstimmen würden, trafen sich in der Wohnung von Rosa Luxemburg eine Handvoll, muss man sagen, nicht ein paar, tatsächlich nur 4, 5 Dissidenten, Intellektuelle, die überlegten, was jetzt zu tun sei. Man überlegte, aus der Partei auszutreten, das wurde aber dann gleich wieder hinfällig, weil die Intellektuellen meinten, man sollte in der Partei bleiben, weil man hoffte, sie also noch auf Antikriegskurs zu bringen. Diese Gruppe nannte sich Gruppe Internationale. Es gab dann auch gleich eine Publikation mit gleichem Namen. Das wurde auch sehr bald verboten. Und aus der Gruppe Internationale wurde dann 1916 die Spartakusgruppe, die sich 1918 in Spartakusbund umnannte. Die Führerin da erst vom linken Parteiflügel, die also benannte Rosa Luxemburg, ein paar biografische Daten vielleicht zu ihr. Sie ist 1871 geboren in Russisch-Polen, also vor 1918 gab es den Staat Polen nicht. Ein Teil gehörte zu Russland, ein Teil zu Preußen, dem russischen Teil. Also wurde Rosa Luxemburg geboren als Tochter eines Sägereibesitzers, also durchaus keine Arbeiterin, sondern bürgerliches Elternhaus. Hatte auch eine entsprechende Bildung und wie der Name vielleicht schon verrät, auch ein deutsch geprägtes Elternhaus durchaus. Also man sprach Deutsch, Polnisch und Russisch in dieser Familie. Die zogen nach Warschau um, wo auch Rosa Luxemburg die höhere Mädchenschule besuchte. Die engagierte sich dort dann in der sozialdemokratischen bzw. sozialistischen Bewegung in Polen und musste aufgrund ihrer politischen Engagements dann in die Schweiz ins Exil gehen. Dort promovierte sie dann in der soziologischen Fakultät und war also eine richtige Intellektuelle. Hatte dort sehr viel Kontakt halt zu entsprechenden Kreisen, ging dann eine Scheinehe ein, um nach Deutschland zu kommen, also um die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten und war dann an der SPD-Parteischule in Berlin als Dozentin tätig. Rosa Luxemburg, eine große Intellektuelle, deren Ausstrahlungskraft bis heute reicht. Sie hatte vor allen Dingen einen theoretischen Ansatz, den man vielleicht auf den Satz Spontanität der Massen, an die sie glaubte, herunterbrechen kann. Spontanität der Massen hieß, sie war nicht davon überzeugt, dass man eine Organisation aus dem Boden stampfen müsste, die also das alles auf die Beine stellt, eine Revolution und so weiter. Sie meinte, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse selbst die Bewegung schaffen und aus dieser Bewegung wird dann also diese Organisation von alleine entstehen. Das war konträr zu Lenin, der hier mit seinem bolschewistischen Modell eine quasi militärische Organisation vorschlug, um die Revolution durchzuführen. Und da gab es auch einen Disput zwischen ihr und ihm. Es ist allerdings ein intellektueller Disput gewesen, nicht, dass sie sich jetzt nicht leiden konnten oder da große Differenzen hatten. Es ging nur um diese inhaltliche Frage an der Revolution selber. Zweifelten sie nicht, die wollten sie natürlich beide mit gleichem Feuer erreichen. Rosa Luxemburg hatte 1913 bei einer öffentlichen Veranstaltung in Frankfurt am Main eine Rede gehalten, wo sie öffentlich zur Kriegsdienstverweigerung aufrief. Es brachten Ermittlungen ein. 1914 wurde sie dann zu einer Haftstrafe verurteilt, die 1915 antrat. Sie war so bis auf eine kleine Unterbrechung 1916 den gesamten Zeit des Ersten Weltkriegs in Haft. Die zweite prominente Persönlichkeit, die mit dem Ersten Weltkrieg auftrat, war Karl Liebknecht. Karl Liebknecht stammte aus Leipzig, war der Sohn von Wilhelm Liebknecht, der also Gründer auch der SPD mit August Bebel gewesen war. Karl Liebknecht war auch kein Arbeiter von Abkunft, sondern aus bürgerlichem Elternhaus, auch Gymnasium besucht und so weiter, vom Beruf Rechtsanwalt. Er war also bürgerlich, hatte aber gleichzeitig eine Jugend gehabt, die von der Arbeiterbewegung geprägt war, denn er hatte natürlich die Sozialistenverfolgung hautnah miterlebt und war also in diesem Milieu sozusagen aufgewachsen. Er machte dann eine typische Parteikarriere in den Fußstapfen quasi seines Vaters. Er war als linker Anwalt bekannt, hatte auch mal kurz wegen einem Pamphlet gegen den Militarismus eine Festungshaft zu absolvieren und schaffte es aber dann bis 1912 in den Reichstag zu kommen. Bis zu diesem Zeitpunkt war er zwar bekannt, auch dass er ein Linker auf dem linken Flügel beheimatet war, aber er war auf keinen Fall so prominent wie Rosa Luxemburg. Karl Liebknecht stieß wenig später nach der Gründung der Gruppe Internationale zu diesem Zusammenhang hinzu, hatte, da er im Reichstag war, auch das Problem, dass er jetzt ja mit abstimmen musste über die Kriegskredite. Am 1. August also war Deutschland in den Krieg eingetreten und am 4. August war die Abstimmung im Reichstag. Und aufgrund der Fraktionsdisziplin, die in der SPD herrschte, und er war ja in diesem Geiste sozusagen aufgewachsen, hat er sich dem nochmal gebeugt und hat also bei der ersten Abstimmung noch für die Kriegskredite gestimmt, also mit Widerständen. Und das hat er auch noch einmal über sich gebracht. Ab der zweiten Abstimmung hat er also offen dagegen opponiert und hat offen dagegen dann gestimmt. Und er war also sehr rührig, was das angeht, nicht wie Rosa Luxemburg, eher etwas zurückhaltender war, sondern er hat die ganze Zeit versucht, gegen diesen Krieg alles in Bewegung zu setzen, Zusammenhänge aufzusuchen. Er ist nach Belgien gereist, hat versucht, dort mit den sozialdemokratischen Organisationen Kontakt aufzusuchen und alles irgendwie in Bewegung zu setzen gegen diesen Krieg. Aber was vielleicht wichtig ist, was oft unterschlagen wird, es war nicht nur Karl Liebknecht, der gegen diese Kriegskredite gestimmt hat zu dieser Zeit. Es gab einen zweiten Mann, Otto Rühle. Otto Rühle war wie Karl Liebknecht vom linken Flügel der Partei. Otto Rühle stammte aus Sachsen ursprünglich und war zunächst Wanderlehrer für die SPD. Es gab damals solche komischen Organisationen und auch wie Karl Liebknecht seit 1912 Mitglied des Reichstags. Otto Rühle gehörte einer Strömung an, die sich IS, die Internationalen Sozialisten, oder wie sie sich auch selbst nannten, Linksradikale bezeichnete, und standen ideologisch unter dem Einfluss einer Linie, die aus Bremen kam, von Johann Knief, die Bremer Linken oder Bremer Linksradikalen, wie sie sich auch nannten, wo auch so Leute wie Karl Radek, der gleich noch eine Rolle spielen wird, vor dem Ersten Weltkrieg einiges mit zu tun hatte. Je länger dieser Krieg dauerte, je größer wurde natürlich auch der Widerstand gegen den Krieg, was auf alle Fälle auf die soziale Not zurückzuführen war. Man sollte vielleicht eingangs noch kurz erwähnen, dass Deutschland keineswegs so gut auf diesen Krieg vorbereitet war, wie das so im Nachhinein manchmal dargestellt wird. Zumindest nicht, was die Versorgung der Zivilbevölkerung angeht. Es wurde gleich eine Sperre um Deutschland herum gezogen von den Alliierten, der Entente, wie sie sich damals nannten, sodass also keine Lebensmittel und Rohstoffe nach Deutschland eingeführt wurden. Und ab 1915 schon gab es Engpässe bei der Lebensmittelversorgung. Und das hieß, es gab Lebensmittelkarten. Es gab da auch schon erste öffentliche Aktionen gegen den Krieg, die einfach daraus bedingt war. Frauen standen an diesen Ausgabestellen für Lebensmittel. Bis sie dann dran kamen, waren die Lebensmittel meistens schon nicht mehr vorhanden. Aus dieser Empörung heraus gab es dann spontane Demonstrationen. Kriegsgegner, Linke versuchten Einfluss zu nehmen und diesen sozialen Widerstand dann zum politischen zu münzen. Einige haben das mit harten Strafen, harten Konsequenzen dann auch bezahlen müssen. Also solche Ausdrücke gegen den Krieg zu dieser Zeit sehr mutig, muss man sagen, weil die Gesellschaft dem Patriotismus anheimgefallen war und Antikriegsdemonstrationen natürlich verboten waren, waren natürlich schon mutige Zeichen, aber wie gesagt, sie kamen eher aus diesem sozialen Protest heraus. Im Parlament zeigte sich immer deutlicher, dass die Partei Linke unter Hugo Haase diese Politik von Friedrich Ebert, die Burg-Friedenspolitik, nicht länger mitmachen wollte. Es gab auch Leute, die an Karl Liebknecht herangetreten sind und ihm gesagt haben, man könnte jetzt mal insgesamt mit über 30 Leuten die Kriegskredite sozusagen nicht mit verabschieden. Man wollte sich also der Stimme enthalten, aber Karl Liebknecht ist nicht darauf eingegangen. Er wollte die offene Auflehnung, auch übrigens unter seinem Ägide, und das wollten diese anderen Parlamentarier nicht. Er hat sie als Dezembermänner abgekanzelt, weil diese Abstimmung im Dezember war. Also es gab auch solche kleinen Dispute in der Opposition. Jedenfalls waren es über 30 Abgeordneten der SPD, die dann schließlich opponierten gegen diesen Kurs, und die sind dann von Ebert, der sich mit seinem Kumpel Philipp Scheidemann, die Ebert und Scheidemann beide vom rechten Flügel, konnten sich persönlich gar nicht so gut ab, aber politisch waren sie auf einem Kurs. Die haben das dann betrieben, dass dieser linke Flügel aus der Partei ausgebotet wurde. Also Hugo Haase und die anderen Mitgenossen wurden dann aus der SPD quasi ausgeschlossen und gründeten dann, ab 1916 war das der Fall, und 1917 haben sie dann offiziell die unabhängige sozialdemokratische Partei, die USPD, gegründet. Und die USPD war dann so eine reichsweite Dachorganisation praktisch des Widerstandes gegen den Krieg. Und die USPD trat der Spartakusbund als Fraktion bei. Also Spartakusbund war Teil der USPD. Aber Otto Rühle und die internationalen Sozialisten haben diesen Schritt eben nicht vollzogen, weil sie gesagt haben, sie wollen kein Teil der USPD sein, sie wollen eine eigene, am besten kommunistische Partei gründen. Das ist also eine andere linksradikale Linie, die sie verfolgt haben, weshalb Otto Rühle dann auch anderen Weg gegangen ist und in der Geschichtsschreibung dann nicht so eine Rolle postum verliehen bekommen hat wie Karl Liebknecht. Das waren aber Dinge, die sich bis 1916 vor allen Dingen im parlamentarischen Bereich abspielten. Wo waren die Kräfte, die gegen den Krieg standen? Die waren in den Betrieben vor allen Dingen zu finden. Es gab die Obleute, heute würde man sagen Vertrauensleute, eine Gruppierung, die sich in Berlin um Richard Müller scharte. Richard Müller war vom Branchenverband der Dreher, also der Metallarbeiterverband, galt als recht linke eingestellte Gewerkschaft, und der Branchenverband der Dreher war nochmal so eine spezielle Unterteilung. Dreher waren hochqualifiziert, und wenn die gestreikt haben, konnten halt ganze Fabriken nicht arbeiten, und deswegen haben sie also relativ viel Macht. Und die Dreher haben von vornherein gesagt, dass sie sich nicht an der Burgfriedenspolitik beteiligen werden, dass sie immer noch auch unter Bedingungen des Krieges für ihre sozialen Rechte eintreten werden. Das heißt jetzt, das war also im Ursprung kein politisch motivierter Widerstand in dem Sinne, sondern es ging da also darum, dass die Arbeiter gesagt haben, wir wollen auf unsere Rechte nicht verzichten, weil andere Krieg machen müssen. Die Obleute, die sich erst später, also 1917, 18 revolutionäre Obleute nannten, waren keine Organisation, wo man beitreten konnte mit Parteibuch, und die gaben auch keine Schriften heraus, auch keine Plakate oder großartige Versammlungen. Das war, würde man heute sagen, eine clandestine Organisierung. Es waren gestandene Gewerkschaftsleute, die kannten sich also aus der praktischen Arbeit, und man traf sich dann am Rande von Gewerkschaftstreffen auf Geselligkeiten und sprach sich praktisch untereinander ab. Man konnte sich aufeinander verlassen, und jeder dieser Obleute stand dann auch für einen Betrieb oder für eine Abteilung, und die konnten dann aus dem Stand mehrere Tausend, später Zehntausend von Leuten in den Streik führen. Und das gab dann auch immer Grund zur Auseinandersetzung mit zum Beispiel den Spartakusleuten, weil Karl Liebknecht zum Beispiel war ja Parlamentarier, und er kannte eben den parlamentarischen Wahlkampf, und so stellte er sich im Grunde genommen auch die Revolution vor, also öffentliche Verlautbarungen, Demonstrationen, Flugblätter und so weiter. Und die Obleute sagten, das brauchen wir alles nicht, wissen, warum wir gegen den Krieg sind und so weiter. Wir machen die Revolution gleich, wir brauchen keine Demonstration. Also Kalipnik hatte so ungefähr die Theorie, permanent Demonstration und Streiks, und das steigert man dann über Wochen und Monate, bis es dann also zur Revolution kommt. Und da sagten die Obleute, also wie gesagt, das ist Revolutionsgymnastik, sowas brauchen wir nicht, wir machen die Revolution gleich, wir müssen da nicht monatelang für einen Anlauf nehmen. Und das war also zum Beispiel einer der großen Unterschiede zu den Spartakus-Gruppierungen. Zu Spartakus-Bund selber ist zu sagen, dass seine Bedeutung im Nachhinein sehr betont wird. So bedeutend war er zur Zeit, dieser Zeit gar nicht. In Berlin sagt man, dass ihm maximal 200 bis 250 Leute angehört haben, also eine ziemlich kleine Organisation, und die wichtigen intellektuellen Führer saßen eben auch im Knast, und es waren vor allen Dingen die jungen Arbeiter und Arbeiterinnen, die sich also von den Spartakus-Flugblättern, heute würde man sagen, angetörnt gefühlt haben, also von den radikaleren Parolen. Man sprach von der Bewegung der 20-Jährigen. Und wenn man im Betrieb gearbeitet hat, kennt das vielleicht alte Arbeiter, gestandene Arbeiter, 40, 50 Jahre alt, die an der Werbgang arbeiten, viele Streiks gesehen haben und sonst was im Leben. Und dann kommt da so ein 20-Jähriger an und erzählt ihnen, wie die Revolution stattfinden soll. Das ist klar, dass das also da nicht so gut ankommt und dass es da so ein bisschen auch in dieser Hinsicht Probleme gab. Also der Einfluss der Spartakus-Gruppe in dieser Zeit war nicht so groß. Die entscheidende Kraft waren die Obleute in den Betrieben, vor allen Dingen hier in Berlin. Karl Liebknecht war im Ersten Weltkrieg 1915 mal kurzfristig eingezogen worden. Er war ja bei den Pionieren und wurde dann als Armierungssoldat eingezogen. Das heißt also ohne Waffen, Leute, die eben Befestigungsanlagen anlegen und so weiter. Er hat aber die Front in dieser Zeit gesehen und hat sich nicht geschont, also weitergemacht, gegen den Krieg agitiert, hat Flugblätter verfasst, dies und das, soweit, bis er also physisch und psychisch an dieser Situation zusammengebrochen ist. Er kam ins Lazarett und kaum war er wieder genesen, dann ging es also weiter mit seiner Agitation. Wie gesagt, er wollte unbedingt etwas gegen diesen Krieg bewirken. Er hat nicht nur dafür gesorgt, dass also Furore war im Reichstag, wenn Abstimmung war für die oder gegen die Kriegskredite, für die Kriegskredite, für seiner Seite aus gegen die Kriegskredite. Er hat auch sonst versucht, dort zu provozieren. Es führte dann so weit, dass es fast zur Schlägerei kam. Die bürgerlichen Abgeordneten hielten ihn sowieso für verrückt, wollten ihn einliefern lassen, am besten in eine Klapse. Und es war jetzt klar, nachdem es fast zur Schlägerei gekommen war, dass man ihm die parlamentarische Immunität entziehen wollte, und das hätte bedeutet, dass er dann wieder an die Front zu den Soldaten gekommen wäre, und bei seiner politischen Einstellung war klar, dann stand er kurz oder lang vor dem Kriegsgericht. Diese Situation vor Augen hat er sich dann für den Schritt nach vorne entschieden. Er glaubte auch daran, dass die Massen ein Signal bräuchten, um aufgerüttelt zu werden, dass man dann nur darauf wartete, und das wollte er dann natürlich geben, mit einer großen Antikriegskundgebung am 1. Mai 1916 auf dem Potsdamer Platz. Der Potsdamer Platz, damals der verkehrsreichste in Berlin, zu einer Zeit, wo der Krieg tobte, wo alle Antikriegskundgebungen verboten waren und natürlich auch Friedenskundgebungen, 1. Mai-Kundgebungen sowieso. Und da wollte also Karl Liebknecht gerade da auf die Pauke hauen sozusagen. Die USPD wurde mit dem Ansinnen auch konfrontiert. Die USPD-Leute meinten aber, das wäre ein normaler Arbeitstag, der 1. Mai, fiel das auf den Wochentag. Man könnte erst nach Arbeitsschluss, nach 19 Uhr überhaupt mit so einer Veranstaltung anfangen. Und es würden auch nicht sehr viele Leute da hinkommen, weil es ja von vornherein kriminalisiert wäre. Und man würde sich im Grunde genommen damit ein paar hundert Leuten, die man da zusammenkriegt, eher lächerlich machen und der Kriminalisierung nur sozusagen entgegenkommen. Das war aber nicht der einzige Grund, warum die USPD dagegen war. Karl Liebknecht hatte schon ein komplett vorgefertigtes Flugblatt und die USPD sollte das nur noch unterzeichnen. Da haben die USPD natürlich dann gesagt, also so dann schon gar nicht. Und so war die Spartakus-Gruppe dann alleine mit dem Aufruf. Er fand trotzdem relativ große Aufmerksamkeit unter den jungen Arbeitern und Arbeiterinnen, die sich eben nicht mehr mit abfinden wollten, dass nichts passiert, und die fanden das gut, dass er radikal mal jemand auf die öffentlich auf den Putz hauen wollte. Und so kursierten diese Flugblätter in den Betrieben. Polizei wusste natürlich auch Bescheid, und so kam es dann zum 1. Mai 1916. Karl Liebknecht kam am Anhalter Bahnhof an, hatte sich schon in Uniform des Armierungssoldaten gesteckt und sind ja nur ein paar hundert Meter von dort bis zum Potsdamer Platz. Und gleich versuchten ein paar Genossen, ihn von der Polizei abzuschirmen. Die waren natürlich da in Zivil, ja auch uniformiert. Es gelang aber nur unzureichend. Als Karl Liebknecht dann auf diesem Platz ankam, war klar, so viel Polizei hier, das wird nichts werden. Und es gab ja auch keine Megafone zu dieser Zeit. Es waren schon ein paar Demonstranten da. Aber wer Demonstrant war und nicht, konnte man auch nicht genau sagen, weil natürlich jeder, der eine Fahne trug oder der irgendwie ein Transparent trug, war natürlich sofort verhaftet. Es war jedenfalls klar, eine große Kundgebung konnte nicht stattfinden, deswegen stellte sich Karl Liebknecht auf den Platz und rief so laut er konnte, nieder mit der Regierung, nieder mit dem Krieg. Sofort hat ihn Polizei verhaftet und abgeführt. Die Szene selber haben nur diejenigen mitgekriegt, die unmittelbar daneben standen. Karl Liebknecht wurde dann also schwer verdonnert, muss man sagen, vom Gericht gestellt. Er wurde zu einer mehrjährigen Zuchthausstrafe verurteilt. Man hat ihm seine Anwaltskanzlei aberkannt, hat ihn also gelöscht aus dieser Liste. Man wollte ihm sozusagen ein Exempel an ihm statuieren und ihn so richtig ja, sozial vernichten. Diese Aktion führte fast zum Untergang vom Spartakusbund, weil Karl Liebknecht auch bei sich zu Hause im seinem Schreibtisch auch jede Menge Unterlagen hatte. Einen Teil konnte man noch schnell verstecken, aber einiges fiel der Polizei dann in die Hände. Viele wurden dann noch verhaftet im Zuge dieser Aktion, also von Spartakusleuten, so dass das also die Spartakusgruppe an den Rand der Existenz führte, Rand der Vernichtung führte. Es hat aber einen politischen Umschlag, der unvermutet war. Die Obleute hatten natürlich diese Verhaftung auch mitbekommen und organisierten einen Solidaritätsstreik mit Karl Liebknecht, weil zur Zeit der Verurteilung im Juli. Das wurde der erste große politische Streik in dieser Zeit mit über 55.000 Leuten, die da mitgemacht haben. Und ab dieser Zeit politisierte sich also die Bewegung der Obleute. Insofern hatte also diese Aktion von Karl Liebknecht doch einen politischen Umschlag. Allerdings wurde auch der Solidaritätsstreik für Liebknecht entsprechend niedergehauen. Also Leute, die sich da engagiert hatten, wurden eingezogen zur Front und so, dass das also keinen Erfolg hat in der Hinsicht, aber eben zur Politisierung führte. Unmittelbar vom Krieg betroffen sind natürlich die Soldaten selbst. Wie sah es dort mit dem Widerstand aus? Zunächst natürlich auch dort wieder vor allen Dingen viele Freiwillige, Jubel für den Krieg. Das wurde aber bald gedämpft, nachdem die Verluste sich also dort auch deutlich zeigten. Bei den Fronttruppen, beim Heer gab es keine Meutereien. Es gab viele Leute, die den Krieg toll fanden. Es gab genauso viele, die das Militär verabscheuten. Aber bis zur offenen Meuterei ist es dort nicht gekommen. Auch später die Arbeiter bzw. die Soldatenräte bildeten sich zunächst bei den Heimattruppen. Aber es gab die Marine. Die Marine war riesengroß, das Aushängeschild des Kaiserreiches. Der Kaiser hat ja selber mal erzählt, unsere Zukunft liegt auf dem Wasser. Riesenflotte in Konkurrenz mit der englischen aufgebaut. Es gab nur eine große Schlacht 1916, die Skagerrak-Schlacht, und seitdem düppelten diese Riesenkampfschiffe in den Häfen vor sich hin, und die Matrosen wurden also mit Drill und sinnlosen Manöver über die Zeit gehalten. Und hier hatte sich besonders dieser konservative Geistesoffizierskurs gehalten, der bei den Fronttruppen also ein bisschen aufgelöst war. 1916 wurden allgemeine Menagekommissionen eingesetzt. Es hat also Beschwerden gegeben, die Offiziere würden sich bei den Verpflegungen also besonders selbst versorgen. Bei den einfachen Soldaten käme also nichts mehr an. Deswegen wurden Menagekommissionen eingerichtet, wo also auch Offiziere und Soldaten gemeinsam über die Verteilung der Menage der Lebensmittel beaufsichtigen sollten. Der Marine ging das so weit, die wollte auf gar keinen Fall die Mannschaften an solchen Stellen beteiligen. Und da widersprach die Marineführung eigentlich den Vorgaben, die also von der Reichsregierung kamen. Die Matrosen wollten sich das nicht gefallen lassen und dann wurden also Vertrauensleute gewählt, die das also durchsetzen sollten. Unter ihnen waren Max Reichspeech und Albin Köbis, zwei Matrosen, die aus Berlin stammten. Die Beschwerden der Matrosen zu reduzieren, allerdings auf reine Verpflegungsfragen, wäre jetzt auch falsch. Reichspeech zum Beispiel hatte seinen Urlaub im Juni 1917 dazu genutzt, in Berlin Kontakte zur USPD aufzunehmen. Er hörte von einer Friedenskonferenz, die in Stockholm einberufen werden sollte. Daraus wurde dann nichts, aber auf alle Fälle war er Feuer und Flamme, nicht nur er, auch seine Kameraden auf den Schiffen. Und man überlegte sich, eine Solidaritätsaktion zu machen. Erstmal wurden Unterschriften gesammelt für diese Friedensresolution und man wollte eben auch mit einer praktischen Aktion zeigen, dass man gegen diesen Krieg war. Es wurde eine sehr mutige Aktion durchgesetzt. Am 19. Juli 1917 wurde das Schlachtschiff Prinzregent Luitpold auf dem Kaiser-Wilhelm-Kanal, also der heutige Nordostsee-Kanal, früher hieß der Kaiser-Wilhelm-Kanal, stillgelegt. Und deswegen war also dieser Wasserweg mehrere Stunden blockiert. Sehr wichtig, weil er also, wie der Name schon sagt, Nord- und Ostsee miteinander verband. Und das war natürlich eine kräftige Aktion. Es gab auch noch ein paar andere kleinere da. Von und die Marineleitung war natürlich alarmiert und wollte also diese Organisation oder Organisierungsansätze unter den Matrosen zerschlagen, hat mit großem Aufwand den Marinemilitärapparat, Marinepolizeiapparat in Bewegung gesetzt, wurden umfangreiche Schnüffeleien dort in Gang gesetzt und dann wurde zugeschlagen. Und es gab massenhaft Durchsuchungen, Beschlagnahmung von Flugblättern und so weiter und so fort. Aber was Richtiges konnte eigentlich nicht gefunden worden. Also kein Beleg für tatsächlich die Planung eines Aufstandes konnte gefunden werden. Deswegen musste das Marinegericht dann mit Zeugenaussagen, die gedungen waren, und Konstruieren von Zeugnissen und Beweisen eine schwere Meuterei und vollendeten Aufstand letztendlich fantasieren. Also sie wurden deswegen verurteilt, obwohl es also gar keine schwere Meuterei und überhaupt kein Aufstand sich aus diesen Beweismitteln erschloss. Die Verhandlungen vor Marinegericht wurden dann in einer Kölner Marinekaserne durchgeführt. Es war ein Geheimprozess. Zwar wusste die USPD darüber Bescheid, aber wie gesagt, die Öffentlichkeit an sich hatte keinen Zugang. Die Urteilsverkündung war entsprechend. 50 Angeklagte wurden zu insgesamt 400 Jahren Zuchthaus verurteilt. Dann wurden noch alle Matrosen, die an dieser Liste beteiligt waren, die unterzeichnet hatten, mit Disziplinarmaßnahmen überzogen. Schließlich wurden 5 Todesurteile ausgesprochen, 2 davon vollstreckt, die anderen zu jeweils 15 Jahren Zuchthausstrafe umgewandelt. Die beiden Todesurteile, die vollstreckt worden sind, betrafen also den 22-jährigen Matrosen Reichspeech und den 25-jährigen Matrosen Köbis, beide wie gesagt aus Berlin. Die wurden auf dem Marineartillerie-Schießplatz Warneheide bei Köln exekutiert am 5. September 1917 und an Ort und Stelle dann noch gleich verscharrt. Von dem Ereignis selber bekam die Öffentlichkeit nicht allzu viel mit. Und die Öffentlichkeit an sich war auch damals, die großen Schlachten des Ersten Weltkriegs waren am Toben, von dem Schicksal zweier Matrosen nicht so sehr zu beeindrucken. Man schaute also die gefallenen Listen der vielen Zehntausend an, sodass dieses Beispiel zeigte, dass militärischer, also Widerstand im Militärapparat gegen den Krieg und dann auch während des Krieges also nicht möglich war, weil also der Repressionsapparat da zu große Möglichkeiten hatte. Im Februar 1917 kam es dann zur Revolution in Russland. Der Zar wurde abgesetzt und eine Revolutionsregierung an die Macht gesetzt oder setzte sich an die Macht. Und gegen diese Revolutionsregierung putschte oder machte Lenin eine weitere Revolution, um also dann zum Sozialismus oder Kommunismus zu gelangen. Wir wissen heute, dass die Revolution von Lenin auch etwas zu tun hatte mit Planungen der obersten Heeresleitung, also der deutsche Generalstab hatte nicht nur Geld zur Verfügung gestellt, seit 1915 liefen schon Überlegungen in dieser Richtung, sondern hatte eben auch Lenin und 18 seiner Genossen und Genossinnen über die Schweiz, wo sie im Exil lebten, über Deutschland transferiert und dann kamen sie über Finnland nach Russland, um dort also diese Revolutionsregierung praktisch durch ihre zu ersetzen. Die Idee des obersten Heeresleitung war dabei, mit dem Osten in der Ostfront Frieden zu schaffen, um also am Westen, im Westen die Entscheidung noch herbeizuführen. Es wäre jetzt falsch, das so darzustellen, dass Lenin einfach eine Marionette der obersten Heeresleitung gewesen ist. So einfach ist es natürlich nicht. Er war schon in dieser Zeit der große Revolutionär, der als erster die Parole herausgebracht hatte, nieder mit der Regierung, nieder mit dem Krieg. Und die oberste Heeresleitung setzte eben auf die radikalste Strömung, die gegen den Krieg war, um eben ihre Planungen umsetzen zu können. Diese Revolution in Russland hat natürlich einen großen Einfluss, Lenin, Trotzki und so weiter, auf die Linke, überhaupt insbesondere in Deutschland. Die Revolution, die kommunistische Revolution schien vor der Tür zu stehen, also nicht als ferne Konzeption, sondern tatsächlich, man bräuchte nur sozusagen das Rad nach vorne zu drehen, ein bisschen auf die Tube zu drücken und schon wäre das erreicht. Diese Vision der Weltrevolution ist also Grundlage für alles, was dann später passiert und etwas, was wir uns heute nur so schwer so vorstellen können. In Deutschland versuchte man 1918, im Januar 1918, die Regierung noch einmal mit einer großen Streikbewegung in die Knie zu zwingen, der große Munitionsarbeiterstreik, die Obleute vor allen Dingen wollten also hier wirklich die Machtprobe haben. Es gelang auch über 1 Million Menschen reichsweit in diesen Streik einzubetten. Schwerpunkt war Berlin und das war der größte Streik, die größte Bewegung, die man bis dahin erlebt hatte. Man konnte sich aber nicht damit durchsetzen. 1 Million Leute sind natürlich jede Menge, aber es lebten halt viele Millionen Menschen in diesem Land und vor allen Dingen, was man gar nicht auf dem Plan hatte, dass die Gegenseite eben auch bewaffnet war. Einen bewaffneten Aufstand, das hatten die Obleute nicht in ihrem Repertoire der Revolution bis zu diesem Zeitpunkt. Sie wollten tatsächlich mit einem Streik, dem Mittel, das sie also kannten, diese Regierung in die Knie zwingen. Und einen imperialistischen Staat in dem Phase, wenn er also voll bewaffnet ist, voll sich im Krieg befindet, alle Repressionsmöglichkeiten ausschöpfen kann, nur mit dem Mittel des Streikes zu versuchen, sozusagen zu entmachten, das funktionierte nicht. Diese Aktion ging also daneben, ging verloren und diesmal war die Reaktion des Staatsapparates noch viel schlimmer als vorher. Es war schon abzusehen, die Obleute hatten schon Ersatzleute bestimmt für ihre Posten, war klar, dass jetzt alle, die irgendwas zu tun hatten mit dieser Organisation des Streikes, eingezogen werden. Sie wurden nicht nur eingezogen, in diesem Fall gab es sogar entsprechende Vermerke in den Personalakten, wenn die also an die Front kamen, dass die Offiziere diese Leute auch an den Stellen einsetzen, wo die Möglichkeit des Überlebens also nicht so sehr gegeben war. Also ein schwerer Schlag, der die Linke da traf. Bis zum September 1918 blieb es deswegen Großen und Ganzen ruhig und dann im September 1918 brach dann alles mit einem Mal zusammen. Der Krieg war verloren, das war klar. Es gab zwar Frieden an der Ostfront, aber die letzte Offensive im Westen hatte also nicht die Erfolge, die sich der oberste Heeresleitung da überlegt hatte. Der Krieg war verloren und das gestanden jetzt auch die Generäle dem Kaiser ein und jetzt mussten Friedensverhandlungen her auf einmal und es wurde auch mit Präsident Wilson diskutiert, mit ein paar Unterhändlern und man ließ sich auch das ein oder andere ein, zum Beispiel dankte der Kaiser praktisch ab. Eine parlamentarische Demokratie war eine Grundbedingung für Friedensverhandlungen und deswegen gab der Kaiser nicht nur sein Job sozusagen als Monarch auf, in dem Hinsicht, dass er die Staatsführung dem Parlament übergab, sondern Deutschland sagte auch, dass es verpflichtet sich auch keine Offensivaktionen mehr durchzuführen und so weiter und so fort. Aber es gab trotzdem keinen Frieden. Warum nicht? Sagt zum Beispiel auch in der Entente, die natürlich mit jedem Tag, wo der Krieg weiterging, wurde Deutschland schwächer. Und warum sollte man mit einer solchen Position da in Verhandlungen großartig eintreten? Für die deutsche Öffentlichkeit aber war das total verheerend. Denn bis zum September war noch die Propaganda, wir werden auf alle Fälle gewinnen und wenn nicht, wird es zumindest so eine Art Unentschieden geben. Aber auf einmal war klar, Deutschland verliert diesen Krieg. Und das war praktisch wie so eine Vakuum-Situation. Da war klar, es war alles verloren. Der Krieg ging weiter, es wurden immer noch Leute eingezogen, man starb an der Front und keiner war in der Lage, Frieden zu schließen. Und erst in dieser Situation, das muss man sich ganz klar machen, erst in der Situation, wo wirklich alles verloren war, wo es keine Hoffnung mehr gab und wo praktisch keiner mehr in der Lage war, Frieden zu machen, da entwickelte sich auf einmal eine Bewegung, die diese Revolution hervorrief. Und die entstand, das war eine rein spontane Aktion. Ich erwähnte, dass Deutschland sich dazu verpflichtet hatte, keine Offensivaktion mehr durchzuführen. Die Admirale meuterten praktisch gegen diese Anordnung der Regierung und wollten zu einem letzten Gefecht mit der Flotte auslaufen und die Matrosen revoltierten in Kiel dann gegen diese Maßnahme. Einige wurden verhaftet und daraus entstand dann eine noch größere Meuterei und schließlich wurden die Admirale abgesetzt und der erste Arbeiter, unser Datenrat, wurde ins Leben gerufen. Von einem Matrosen, der Karl Artelt hieß, das war also der Erste, der die Sache in die Hand nahm, auch nicht ganz zufällig, er hatte eine SPD und im Krieg dann zur USPD übergetretene Vergangenheit, also durchaus eine politische, aber er war im Laufe seines Lebens an diesen Punkt gekommen, musste Entscheidungen treffen und traf halt die richtigen. Aber der Soldatenrat entstand in Kiel und das war dann am 4. November 1918, gab praktisch den Startschuss für die Revolution. Das war eine spontane Volkserhebung, würde ich es durchaus nennen, die sehr schnell um sich griff, weil also die Notwendigkeit auch da war, dass jetzt endlich mal Frieden und die Verhältnisse sich änderten. Und deswegen lief sie ungefähr gleiche Muster ab. Also Matrosen fuhren in die umliegenden Städte oder ihre Heimatstädte. Dann gab es eine Demonstration auf dem Marktplatz, dann wurde das Rathaus meistens besetzt, der alte Rat abgesetzt und ein Arbeiter- und Soldatenrat übernahm dann die Verwaltung, eine rote Fahne meist gehisst auf dem Rathaus und das war sozusagen die Revolution. Sie verlief im Großen und Ganzen unblutig, das muss man nochmal betonen. Die Soldaten, die revolutionären Soldaten, trugen die Gewehre umgedreht mit dem Lauf nach unten zum Boden hin, um damit darzustellen, dass sie ihre Gewehre nicht mehr nutzen wollten, also um Krieg damit zu führen, höchstens noch um sich zu verteidigen. Es ging um eine antimilitaristische Revolution. Es gab keine Exzesse, es wurden keine Leute aufgehängt, nicht mal Polizisten wurden drangsaliert, es wurden keine Fabriken niedergebrannt oder solche Geschichten. Es war also eine antimilitaristische und demokratisch-sozialistische Revolution. Einige würden auch sagen, eine sozialdemokratische Revolution. Das war jedenfalls der Charakter. Und wie gesagt, es war spontan, es gab da keine Organisierung, weder von der USPD noch von anderen Gruppierungen. Die ersten Flugblätter, die rauskamen, wurden von den Leuten selbst diskutiert und herausgegeben. Und so breitete sich die Revolution praktisch wie von alleine, wie ein Flächenbrand aus. Unterschiedlichen Tempo, das erste war also Norddeutschland so ein bisschen, dann im Süden ging es auch schon. Am 7. November wurde in Bayern und auch in Teilen von Württembergs schon die Revolution durchgeführt, aber in Berlin halt war noch nichts passiert. In Berlin gab es tatsächlich so etwas wie Verschwörer, wenn man davon sprechen will, also Leute, die eine Revolution durchführen wollten. Karl Liebknecht war durch eine Amnestie am 23. Oktober 1918 aus der Haft entlassen worden, wurde auch groß begrüßt in Berlin und nahm jetzt auch wieder Kontakte auf mit den Obleuten. Man traf sich in einigen Kneipen, also zumindest zwei Treffen in den Kölner Kneipen sind bekannt. Es gab dann so einen Plan, dass man also in 8 großen Marschsäulen, praktisch wie ein Sternmarsch, nach ins Zentrum Berlin von den Betrieben aus marschieren sollte. Erst zu den Kasernen, weil man die Soldaten zum Überlaufen animieren musste, weil eine militärische Konfrontation konnte man mit hier in diesem Falle nicht führen. Und es gab auch einen militärischen Leiter, einen Oberleutnant Weils, der wollte also dafür sorgen, dass die Soldaten sich zumindest neutral verhielten. Diese Revolution sollte stattfinden am 11. November. Warum? Das war nämlich ein Montag. Auf keinen Fall. Also Karl Liebknecht wollte unbedingt die Revolution sofort durchführen. Die Obleute sagten, das geht jetzt nicht. Und dann, der 9. November ist sowieso ein Samstag. Da wird Lohn ausgezahlt. Da geht sowieso keiner auf die Straße, schon gar nicht eine Revolution durchzuführen. Also es sollte aber am 11. November Montag bleiben. Dann schlug aber die Gegenseite zu. Also es wurden ein paar Leute verhaftet und die Unterlagen fielen denen in die Hände, so das muss man die Revolution vorverlegen auf den 9. Und wir kennen ja heute die Abbildungen, die das also fast als Volksfest uns zeigen, also wie die Soldaten da überlaufen und alles sehr friedlich ist. So war das keineswegs klar. Am 8. November, am Abend davor, wurden also noch Truppen, die Naumburger Jäger, nach Berlin verlegt. Die hatten schon in Russland gegen Revolutionäre gekämpft. Es wurde die Polizei militärisch bewaffnet, Offizierseinheiten wurden aufgestellt, strategisch wichtige Punkte besetzt, Eisenbahnverkehr wurde lahmgelegt. Also es hätte auch eine militärische Konfrontation erfolgen können, so war das nicht ausgemacht. Aber es funktionierte eben so, wie sich die Obleute das gedacht hatten. Aus den Betrieben, Frühschicht, kamen die Leute auf die Straße, marschierten erst zu den Kasernen, die Soldaten liefen über. Es gab einzelne Exzesse, wo also Soldaten nicht übergelaufen sind, wo es zu Schießereien kam. An dem Tag sind immerhin 15 Revolutionäre erschossen worden. Das sollte man vielleicht nicht vergessen, aber im Großen und Ganzen sind das Ausnahmen gewesen. Die Hunderttausende, ja Millionen, die dann in Berlin auf der Straße waren, das war eine friedliche Sache. Und am Abend des 9. November war klar, der Kaiser war sowieso schon abgehauen nach Belgien und dann nach Holland, dankt ab, und Deutschland ist also eine Republik. Sie wurde zweimal ausgerufen, einmal von Philipp Scheidemann, dem rechten SPD-Mann, vom Reichstag aus und dann vom Schloss aus. Vom Schloss stand also Karl Liebknecht, der die sozialistische Republik proklamierte. Kommen wir kurz auf die Situation in Sachsen zu dieser Zeit zu sprechen. In Leipzig gab es schon am 7. November erste Demonstrationen, gingen von Soldaten aus, also Ersatzregimenter, die dort lagen in der Stadt, die sich mit Arbeitern der USPD dann zusammentaten. Am 8. November dann Demonstration, und am 9. November wurde dort eben auch ein Arbeiter- und Soldatenrat proklamiert, gleichzeitig mit einem Generalstreik, der eingesetzt wurde, und am 10. November hatte die Revolution in Leipzig dann das Heft in der Hand. Ähnlich verlief es in Chemnitz, und interessant natürlich noch die Situation in Dresden. Da ging das auch am 8. November los, ging auch hier von Soldaten aus, diese ersten Demonstrationen, also von Ersatzregimentern, die in der Stadt lagen. Die SPD hatte die ganze Zeit immer noch auf Eberts Seite dort gestanden, sah dann aber große Demonstrationen und sprang dann auf den Zug dort auf. Und das führte dann zu einem merkwürdigen Dualismus, denn es gab dann zwei Arbeiter- und Soldatenräte. Ein Arbeiterrat, der sich aus SPD und Gewerkschaften zusammensetzte, und einen zweiten, der sich Revolutionärer Arbeiter- und Soldatenrat nannte, unter Otto Rühle. Otto Rühle, ich erwähnte, kam aus Sachsen, war also in Dresden und stand diesem revolutionären Arbeiter- und Soldatenrat vor, der sich nur aus USPD und Linksradikalen zusammensetzte. Die SPD machte dann Angebote, man sollte sich doch zu einem Organisation zusammenschließen, was dann auch am 10. November geschah. Da hieß es dann Vereinigter Revolutionärer Arbeiter- und Soldatenrat, und es gelang der SPD dann, einige Leute von der USPD auf ihre Seite zu ziehen. Die Polizei wurde also wieder bewaffnet. Ruhe und Ordnung sollte also gewahrt werden. Das waren ja die großen Parolen der SPD immer schon gewesen. Vorsitz dieses Vereinigten Arbeit- und Soldatenrates hatte Otto Rühle, und einer von der SPD, Albert Schwarz, hieß dieser Mann. Wichtig ist, dass zu Otto Rühle jetzt noch ein paar andere Aktivisten stießen, die mit eher proletarischen Wurzeln, und einen muss man da ganz deutlich nennen, Karl Plättner. Der kam aus Ballenstedt am Harz und aus einfachen Verhältnissen, war so ein proletarisch geprägter Mensch. Er hatte als Beruf Former gelernt in einer Eisenhütte und war von Jugend an im Arbeitskampf mit der Metallarbeitergewerkschaft vertraut und war auch nach seiner Lehre auf die Wanderung gegangen, machte man damals noch so, wanderte ein bisschen durch das Land. Er hat also Hannover, Bremen, Hamburg kennengelernt, war seit 1911 Mitglied der SPD. Seit 1912 ging er dann nach Hamburg, damals Hochburg der SPD, und war dort also führend in der Jugendarbeit. Karl Plättner war ein Gegner des Krieges, konsequent von 1914 an, wurde aber eingezogen, dann schwer verwundet und wurde 1915 aus dem Kriegsdienst entlassen. Als Kriegsinvalide, drei Finger seiner rechten Hand waren also steif, er konnte auch seinen Beruf dann nicht mehr ausüben, und das führte alles zusammen dazu, dass er also noch vehementer gegen diesen Krieg war, und er wollte den Anschluss der oppositionellen Jugendbewegung, proletarischen Jugendbewegung in Nordwestdeutschland mit den Linksradikalen erreichen. Er war also im Zusammenhang immer schon mit Otto Rühle und Johann Knief. Das führte zu einer schweren Auseinandersetzung, also inhaltlichen Auseinandersetzung beim Reichstreffen der Jugenddelegierten in Ostern, Berlin, im April 1917. Also eine heftige Kontroverse dort mit der Spartakus-Gruppe, weil eben Rühle, Plättner und so weiter ihre eigene Organisation gründen wollte und nicht mit in die USPD gehen. Herr Plättner selbst wurde dann verhaftet. 1917 im September kam dann nach Dresden in die königliche Gefangenenanstalt und sollte dann in Leipzig verurteilt werden. Da kam dann die Revolution, die hat ihn praktisch aus dem Knast befreit. Er ist dann sofort mit einigen Getreuen nach Dresden zu Otto Rühle gegangen, um ihn dort zu verstärken. Und die haben dort dann die Internationalen Kommunisten gegründet und kehrten dem Arbeiter- und Soldatenrat dann bald den Rücken. Am 16. November ist also Rühle und die anderen dort ausgetreten. Sie hatten eine Zeitung, der Kommunist, und Otto Rühle hat da geschrieben, warum sie jetzt eigene Wege gehen. Ich kann das kurz zitieren. Die Revolution enthüllt sich mit jedem Tag mehr als groß angelegtes, von der bürgerlichen Regierung gewolltes und vorbereitetes Täuschungsmanöver zu dem Zwecke, die kapitalistische Gesellschaft vor dem Untergang zu retten. Also in dieser Art und Weise wurde das von ihm gesehen. Am im November, also gründete dann auch Johann Knief in Bremen die IKD, Internationalen Kommunisten Deutschlands, also als große Organisation. Offiziell am 15. Dezember wurden sie dann als reichsweite Gruppe gebildet. Das war also die erste kommunistische Partei, die in Deutschland gegründet worden ist. Und die sollte dann zum ersten Reichstreffen am 23.12. nach Berlin kommen. Und dort sollte also die Vereinigung mit der Spartakusgruppe diskutiert werden. Also die Linksradikalen formierten sich und ein Schwerpunkt war Sachsen. Ich muss noch einmal etwas detaillierter auf die Situation in Berlin eingehen, denn auch wenn es natürlich andere Zentren im Deutschen Reich gab zu dieser Zeit, in Berlin fielen die Entscheidungen, wer Berlin hatte, der hatte dann sozusagen die über die politische Geschicke des Landes entschieden. Deswegen war es wichtig, was in Berlin passierte. Die Revolution hatte quasi am Abend des 9. November gesiegt. Die linken Proletarier glaubten jetzt, der Sozialismus steht vor der Tür, der Kaiser ist nicht mehr da und es würde jetzt alles sozusagen in die richtige Richtung für sie sich entwickeln. Was sie ein bisschen unterschätzten, nicht nur ein bisschen, sondern gravierend unterschätzen, waren die Finden der SPD, vor allen Dingen von Friedrich Ebert, der ja gar nicht für diese Revolution war. Er hasste sie wie die Sünde, wie er proklamiert hatte. Er war eigentlich ein bürgerlicher Reformpolitiker. Er hätte am liebsten gehabt, dass der Kaiser als parlamentarischer, also nicht als Parlamentarier, sondern als Monarch sozusagen, erhalten blieb. Das haute nicht mehr hin, aber er wollte auf alle Fälle diese Revolution, den Sozialismus, soweit es ging, also verhindern. Ja, das Begriff waren vor allen Dingen die Obleute und die haben auch gleich reagiert. Am Abend des 9. November marschierte eine große Truppe in den Reichstag ein mit roten Fahnen und proklamierte dort, dass am folgenden Tag über den Berlin Wahlen stattfinden sollten zu Arbeiter- und Soldatenräten, weil es ja noch keine richtige Wahl dazu gegeben hätte und dass am 11. November dann am Montag sollte dann im Zirkus Busch, dem damals größten Versammlungsraum in Berlin, also es war jetzt kein Zelt, sondern ein festes Gebäude, die Revolutionsregierung von diesem Arbeiter- und Soldatenräten von Groß-Berlin sozusagen bestimmt werden sollten. Friedrich Ebert hatte vor, den Rat der Volksbeauftragten, er hatte also sechs Personen vorgeschlagen, drei von der SPD, drei von der USPD, Vorsitzende Ebert Haase, also die Regierung Ebert Haase, USPD und SPD wieder zusammen. Im Übrigen vertrat das durchaus das Bedürfnis vieler Menschen, die also sagten, die USPD hat sich zwar abgespalten während des Krieges, aber nach dem Krieg werden die sozialdemokratischen Flügel wieder zusammenarbeiten. Diese Regierung, Interimsregierung, Revolutionsregierung, sollte also nur kurzzeitig die Geschicke lenken, dann sollte es möglichst bald eine Wahl zur Nationalversammlung geben, damit also normale parlamentarische Gepflogenheiten und Situationen eintreten und dann die Dinge, die also proklamiert waren, das hieß also Räteregierung, Sozialisierung der Schlüsselindustrie, dann nicht durchgeführt werden. Die Obleute hatten das also verstanden, marschierten in den Reichstag, proklamierten das. Sie hatten ja eigentlich auch diese Revolution bewirkt, zumindest wenn man Berlin betrachtet. Und jetzt war natürlich Ebert in die Parade gefahren worden. Aber er gab natürlich nicht auf. Es gab immer noch den großen Apparat der SPD, den Vorwärtsverlag oder die Zentralorgan der SPD und den großen Partei überhaupt. Die Parteimitglieder wurden mobilisiert, Flugblätter wurden gedruckt. Besonders in den Kasernen hatte die SPD großen Einfluss. Und es gab auch keine Regularien, wie jetzt diese Wahl aussehen sollte. Also es wurde gesagt, 1000 Arbeiter wählen einen Rat. Für Soldaten gab es gar keine Vorgaben. Und so war es dann, die 2.000, 3.000 Leute, die dann zusammenkamen in diesem Zirkus Busch, überhaupt nicht klar, wer da jetzt wirklich gewählt war und auf welchem Grund. Es gab auch keine Einlasskontrollen, also Soldaten überwogen dort. Es gab auch andere, wie gesagt, es gab keine richtigen Kontrollen. SPD hatte ihre Leute sozusagen mobilisiert und so ging es dann auch hoch her im Zirkus Busch. Der Auftritt des Spartakusbundes, ging dann im Tumult unter. Karl Liebknecht musste den Saal verlassen, wurde richtig bedroht. Soldaten stürmten da auf die Bühne ein. Es gab so turbulente Szenen. Am Ende der Veranstaltung wurde der Rat der Volksbeauftragten, genauso wie Ebert ihn vorgeschlagen hatte, durchgesetzt. Und auch alle anderen Gremien wurden von SPD-Mehrheiten dann dominiert. Und die Wahl zur Nationalversammlung wurde auf den 19.01.1919 festgelegt. Also es war ein kompletter Sieg der SPD. Damit hatte also die Revolution parlamentarisch einen schweren Schlag erlitten. Ich will noch kurz was zu den Vorstellungen dieser Revolutionäre sagen, weil es spricht immer von der Räterepublik. Wie sollte das aussehen? Räterepublik sollte nicht unbedingt die Vorlage haben, wie sie Lenin in Russland durchführte, sondern hatte praktisch eine zweite Kammer gedacht. Man wollte also eine Demokratisierung der Gesellschaft vorantreiben. Man wollte das Militär abschaffen, zumindest großen Teilen das alte militaristische, monarchistische Offizierskorps sollte abgeschafft werden. Rangabzeichen und so weiter fielen sofort weg. Die Schlüsselindustrie sollte sozialisiert werden und andere basisdemokratische Dinge durchgesetzt werden. Es hieß also nicht gegen die Nationalversammlung, es sollte schon eine Wahl geben, auch mit bürgerlichen Parteien, aber daneben sollte es praktisch eine zweite Kammer geben, die also direkten Eingriffsmöglichkeiten hatte. Es war kein ausgeklügeltes System, keiner wusste genau, wie das funktionieren sollte. Das war also noch sozusagen in der Diskussion. Alles war ja relativ spontan entstanden. Aber so war das gedacht. Und deswegen ist es falsch, also heute zu sagen, dass alle, die für diese Räterepublik waren, dass sie ja so eingeschworene Kommunisten und so weiter gewesen sind. Das war eine Basisbewegung aus dem linken Proletariat, auch in diese Richtung natürlich marschierend, aber keinesfalls so, dass die Sowjetunion da das absolute Vorbild gewesen wäre. Der erste Schlagabtausch mit den Linken ließ nicht lange auf sich warten. Der war schon im Dezember, die sogenannten Weihnachtskämpfe. Dabei ging es um die Volksmarinedivision. Das waren Matrosen, die waren aus Wilhelmshaven, teilweise auch aus Berlin zusammengezogen worden, eigentlich zum Schutze der Revolutionsregierung, also des Rates der Volksbeauftragten. Die hatten praktisch Polizeiaufgaben in Berlin auch zu erfüllen. Unterstanden dem Stadtkommandanten Otto Welz von der SPD, während das Polizeipräsidium Emil Eichhorn von der USPD unterstand. Es war Revolution, die Volksmarinedivision lagerte zum Teil oder zum großen Teil im Stadtschloss und der Sold, naja, zu dieser Zeit natürlich auch nicht so üppig. Das heißt, das ein oder andere verschwand aus dem Stadtschloss und auch der Weinkeller von Wilhelm II. War akut bedroht. Zumindest stellte das ein Staatsrat fest und es wären also schon überall Gegenstände für über eine Million verschwunden aus dem Stadtschloss und vor allen Dingen ließ sich die Volksmarinedivision auch nicht unbedingt mehr so einfach befehlen. Die Leute gingen einfach so nach Hause oder, wie gesagt, Revolution haben sie auch auf sich persönlich bezogen, musste nicht alles, was ein Offizier sagte, dann natürlich auch sofort so umsetzen. Und deswegen entglitt so ein bisschen die Befehlsgewalt dem oberen Militär und es war ihnen also ein Dorn im Auge. Die Volksmarinedivision sollte also aus diesen Gründen, aus diesem Stadtschloss heraus und man wollte das über die Löhnung durchsetzen und sagen, ihr kriegt erst eure Kohle, wenn ihr uns den Schlüssel vom Stadtschloss übergebt und das also räumt. Volksmarinedivision hat das aber nicht gemacht, ganz im Gegenteil. Sie haben ihren Kommandanten Otto Welz verhaftet und anständig verprügelt. Und wenn eine militärische Einheit ihren Oberbefehlshaber verhaftet und verprügelt, ist das schon ein hohes Maß an Befehlsverweigerung. Und das führte dann also dazu, dass dann die oberste Heeresleitung, die im Übrigen in Kassel ihr Hauptquartier aufgeschlagen hatte, ihre letzten Divisionen, diese Regimenter, die sie hatte, die also in Potsdam lagen, nach Berlin einmarschieren lassen hat, um also die Volksmarinedivision aus dem Stadtschloss rauszuholen. Die Matrosen waren nicht sehr viele, es war Weihnachten, viele waren nach Hause gegangen und so weiter. Es war also nicht voll belegt und sie nahmen trotzdem den Kampf auf. Eigentlich ziemlicher Wahnsinn, aber ich will dazu sagen, dass danach viele Heldengeschichten erzählt worden sind. Man muss es einfach von der anderen Seite aus sehen, finde ich. Sie hatten gar keine andere Wahl. Denn wenn sie jetzt abgehauen wären, wären sie sozusagen als Deserteure und sonst was verfolgt worden juristisch und sie standen also mit dem Rücken an der Wand. Sie haben den Kampf also gegen die Armee, die Soldaten aufgenommen und die Armee ging so vor, wie sie das im Krieg gelernt hatte. Geschütze, man schießt auf Schloss und Marstall und erobert das dann mit Maschinengewehren. In einem revolutionär aufgewühlten Stadt wie Berlin führte das natürlich dann dazu, dass durch die Schüsse alle Leute alarmiert wurden. Das linke Proletariat kam also der Volksmarinedivision zur Hilfe. Das heißt, die wurden dann nicht so militärisch praktisch besiegt, die Soldaten, sondern große Demonstrationen keilten die ein. Die Leute sprachen mit den Soldaten, die wurden völlig demoralisiert, die schmissen nachher ihre Waffen weg und lösten sich quasi auf. Dazu kamen also noch Leute, die also dann den Matrosen im Stadtschloss und Marschall zur Hilfe kamen. Und am Abend des 24. Dezember musste die oberste Heeresleitung an Ebert durchgeben, wir haben keine Soldaten mehr, wir empfehlen sogar uns selbst aufzulösen. Also es gab keine Machtmittel mehr in Händen der Regierung Ebert. In diesem Moment hätte es eine revolutionäre Führung gegeben, hätte man nur in den Reichstag marschieren brauchen, in eine rote Fahne gehisst, damit wäre natürlich nicht die Revolution bewirkt worden und man hätte die Initiative zurückgewonnen und ein Zeichen setzen können ohne große Probleme. Aber es gab keine revolutionäre Führung, niemand hat diese Möglichkeit gesehen. Es gab zwar in der Presse große Artikel, Blutweihnacht von Ebert und so weiter und so fort, aber die Möglichkeit, die sich bot, die wurde also hier nicht ergriffen, die wurde also vertan. Deswegen sind diejenigen, die Vorteile aus dieser Sache zogen, gar nicht die Gewinner wären ja die Linken hier gewesen, das einzige Gefecht, wo die Linken wirklich gewonnen haben während der Novemberrevolution, beziehungsweise dem, was danach passierte, sondern die unterlegen waren, Ebert und Co. Und das kam aus folgendem Grund. Die USPD-Leute sind sofort zurückgetreten aus dem Rat der Volksbeauftragten, weil sie gesagt haben, sie wollen keiner Regierung angehören, die also gegen revolutionäre Truppen wie der Volksbrünn-Division vorgeht und so schlichen gegen die Revolution vorhat. Und damit hatte Ebert freie Hand und konnte seine Leute jetzt reinholen in den Rat der Volksbeauftragten. Unter anderem auch Gustav Noske wurde dazugezogen. Gustav Noske wurde der Wehrbeauftragte praktisch. Und da die Regierung jetzt keine Truppen mehr hatte, hat sie Freiwillige aufgerufen, die sogenannten Freikorps. Politisch, wie gesagt, unter der Ägide von Ebert und der Verantwortung von Noske. Militärisch hat das General von Lüttwitz durchgeführt, der sich auch der Vater der Freikorps nannte und schon anderthalb Jahre später gegen die Regierung putschen sollte. Die Freikorps, ich will es nochmal ganz kurz sagen, sind zunächst nur in Preußen aufgestellt worden. Und zwar waren es Regierungstruppen, es waren keine irgendwelche rechten Guerillas oder sowas, die also so aus freien Stücken, Söldner ohne Sold oder was für komische Bücher da später erschienen sind. Es waren Regierungstruppen. Sie wurden aufgerufen durch die Regierung, sie standen im Sold der Regierung unter dem Befehl der Regierung, sie wurden von ihnen ausgerüstet, nichts weiter. Und nach dieser Zeit der Freikorps wurden die Freikorps auch entweder in die normale Armee übernommen oder in den Beamtenapparat. Das heißt, in der Weimarer Republik, Polizei, Post, Eisenbahn, da kamen also viele Freikorpsleute unter, weil das also, wie gesagt, Regierungstruppen gewesen sind und nichts anderes. Im Januar 1919 kam dann praktisch die endgültige Entscheidung, der militärische Schlagabtausch in Berlin, die Januarkämpfe. Wie es dazu kam? Zunächst einmal Revolution im November. Für die Bevölkerung hatte sich nichts Grundlegendes geändert. Man hungerte immer noch. Die Sozialisierung der Industrie hatte nicht stattgefunden. Rund um Berlin wurden Freikorps aufgestellt. Die Regierung Ebert schien alles zu tun, um diese Revolution also abzugurgeln. Viele Waffen waren im Umlauf. Soldaten hatten sie mitgebracht von der Front oder man hatte sie eben auch aus dem Waffenschmieden, Spandau war die größte Waffenschmiede im Kaiserreich gewesen, sich organisiert. Und jetzt brauchte es praktisch nur noch den Funken am Pulverfass. Und er kam mit dem 5. Januar 1919. Emil Eichhorn war immer noch auf dem Sitz des Polizeipräsidenten, linksradikaler Polizeipräsident. Das heißt, er war wirklich ein Linksradikaler. Er besorgte zum Beispiel Maschinengewehre für Linke und so weiter, wie man sich eben einen linksradikalen Polizeipräsidenten vorstellt. Und das konnte natürlich von der Regierungsseite nicht so bleiben. Er sollte sein Amt verlassen. Er hatte gesagt, ich bin von der Revolution eingesetzt und die Revolution wird mich hier wieder wegbringen. Deswegen hat er sich mit ein paar Getreuen im Polizeipräsidium am Alexanderplatz verbarrikadiert. Und da sollte also am 5. Januar eine Solidaritätsdemonstration hinführen, zu der also die linken Gruppierungen aufgerufen hatten. Da schon die KPD. KPD war kurz vorher gegründet worden, und zwar in der Jahreswende 1918-19 im heutigen Abgeordnetenhaus, damals der Preußische Landtag. Diese erste KPD wurde auf war also nicht mit der zu vergleichen, die wir vielleicht mit Ernst Thälmann aus dem Geschichtsbuch heute so ein bisschen noch kennen, sondern es war also eine ganz andere Gruppierung. Es beruhte vor allen Dingen darauf, dass Lenin, die Bolschewiki in der Sowjetrepubliken ein Revolutionsmodell hatten, nach der es eine Avantgarde geben musste, die den politischen Prozess vorantrieb. Und die gab es in Deutschland nicht, die musste erst geschaffen werden. Und deswegen brauchte man eine kommunistische Partei. Ich hatte erwähnt, die Linksradikalen hatten ihr Reichskongress am 23. in Berlin und man wollte also dann darauf drängen, dass die mit dem Spartakusbund zusammengingen. Es gab da vehemente Widerstände, auch im Spartakusbund selbst. Die Kalibknecht nicht so sehr, aber Rosa Luxemburg und andere führende Persönlichkeiten wollten nicht unbedingt aus der USPD raus. Sie wollten eigentlich noch in der Partei bleiben, um zu versuchen, da mehr zu bewirken. Rosa Luxemburg wollte auch nicht, dass es kommunistische Partei ist, sondern sozialistische Partei. Jedenfalls gelang es dann auf Druck auch ein bisschen der Bolschewiki. Karadek war persönlich anwesend. Diese Gruppierungen, Spartakusbund und internationale Kommunisten zur KPD, Spartakusbund, zu vereinen. Es war eine sehr radikale Gruppierung, das heißt, die Linksradikalen hatten zwar, es waren 130 Abgeordnete und dort nicht die Mehrheit, waren immer noch eine Minderheit in der Minderheit, aber waren ausschlaggebend für die Ausrichtung, nämlich an keiner Wahl teilzunehmen, sondern die Revolution als bewaffneten Kampf durchzusetzen. Das sprach natürlich völlig gegen so dem Vorgehen von Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht. Waren jetzt die Wahlen, waren ja eine Durchführung der Wahlen, war ja eine Forderung der Arbeiterbewegung auch gewesen. Jetzt waren die ersten freien Wahlen, wo Frauen und so weiter daran teilnehmen konnten. Und dann, gut, die Linken setzten sich so also durch und also keine Wahlbeteiligung, sondern bewaffneter Kampf und also sehr radikale Forderungen. Und das ging dann so weit, dass die Obleute, die also auch dort eine Delegation gestellt hatten, ziemlich abgeschreckt waren, weil sie wussten, das sind ja nur ganz wenig Leute eigentlich. Also wie gesagt, in Berlin zu der Zeit ungefähr 250, reichsweit natürlich ein paar mehr, aber gar nicht in der Lage, solche Sachen umzusetzen. Und ja, das war also wie gesagt radikale kleine Splittergruppierung. Aber sie gab es also dann ab dem 1. Januar 1919. Jetzt gab es die Solidaritätsdemonstration für Emil Eichhorn und da waren alle von überrascht, denn es war keine normale Demonstration, es war ein bewaffneter Aufmarsch, kann man sagen. 150.000 Leute sollen es gewesen sein, viele kamen also mit der Knarre über die Schulter, die anderen wollten Waffen haben, man wollte die Revolution vorantreiben und ja, da muss man vielleicht nochmal auf die Gedanken zurückkommen, auf die Stimmung zurückkommen. Die Leute dachten sich das so wie am 9. November. Also eine Revolution antreten in Berlin. Also wir mussten einfach, es muss einfach weitergehen. Wir legen jetzt los, dann werden die anderen schon mitmachen als Bewegung. Wir müssen es einfach nur anschieben und deswegen nehmen wir jetzt hier mal die Sache in die Hand. So war das also gedacht und so konnte es eben auch funktionieren. Sie marschierten in die Stadt rein zum Polizeipräsidium, ums Polizeipräsidium rum. Dort sammelte sich ein Revolutionsgremium, 78 Männer waren es schließlich, debattierten, was jetzt zu tun sei. Die Massen standen vor dem Polizeipräsidium und erwarteten jetzt Anweisungen. Die Leute drin debattierten, kamen zu keinem Schluss und sagten dann der Masse, wisst ihr was, kommt morgen wieder, bis morgen haben wir geklärt, was zu tun ist und vertagen sich einfach einen Tag. Das lassen sich natürlich die Massen nicht einfach so sagen, sondern spontan ging es los. Zeitungsviertel wurden, wichtige Gebäude besetzt, zum Beispiel der Vorwärts, also Zentralverlag der SPD und andere Gebäude, der Schlesische Bahnhof, heute heißt der Ostbahnhof, hieß früher Schlesische Bahnhof und so weiter, so ein paar Eckpunkte wurden besetzt. Und am anderen Tag kamen aber wieder Leute, es waren über 150.000, man geht von der Zahl bis zu 200.000 auf und wieder war das Gleiche. Wieder versuchte man Anordnungen zu bekommen, wieder bekam man keine und wieder ging die Besetzung weiter. Aber es zeigte sich, dass es also über diese 200.000 Leute auf keinen Fall hinausging, dass die Soldaten nicht mitmachen würden. Selbst die Volksbringerdivision erklärte sich für neutral und die SPD mobilisierte ihrerseits ihre Parteibasis, sodass also zum Beispiel das gesamte Regierungsviertel nicht von irgendwelchen Revolutionären besetzt wurde, sondern da waren die SPD-Leute und die SPD rief sogar auf, sich jetzt freiwillig zu melden zum Regiment Reichstag, das im Reichstag aufgestellt worden ist und ein paar andere, sodass man also in Berlin also dann auch direkt aus der Parteibasis der SPD bewaffnete Regimenter bildete. Dabei blieb es dann auch nicht. Also die Kämpfe, die dann stattfanden, wurden nicht von den Freikorps geführt. Die waren ja außerhalb Berlins stationiert. Noske war da zwar in Alarmbereitschaft versetzt, aber die brauchten ein bisschen, um einzumarschieren. Solange wollte Ebert nicht warten. Und deswegen ist die Blutarbeit, die Kämpfe, die in Berlin stattgefunden haben, zum meisten Teils von diesen SPD-Einheiten durchgeführt worden und eben nicht von den Freikorps. Die Freikorps sind erst nach Berlin einmarschiert, nachdem also diese Kämpfe schon beendet waren. Es gab eigentlich gar keinen Grund mehr dafür, dass die in Berlin einmarschierten. Noch kurz was zur Struktur von diesem Aufstand. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Leute hatten einzelne Gebäude besetzt, Verlagsgebäude größtenteils. Es wurde ein Kommandant gewählt, der das irgendwie die Verteidigung zu organisieren hatte. Man stand untereinander schwer in Verbindung, also es gab ja keinen Funk, Telefon auch nicht so unbedingt. Man musste also von einem Haus zum anderen laufen. Es war kein Aufstandsgebiet, das jetzt mit Stacheldraht und so weiter abgesperrt war, sondern zwischendurch konnte man rumlaufen. Es hatte fast Anklänge, wenn man an besetzte Häuser zurückdenkt sozusagen. Es waren also einzelne Gebäude besetzt, dazwischen mal wieder welche, wo gar nichts war und so weiter und so fort. Und es gab auch keine zentrale Leitung. Haus für Haus war sozusagen auf sich gestellt. So ist das organisiert gewesen. Von einer Seite sah es natürlich genau anders aus. Professionelle Militärs, Oberbefehl. Und so sind sie dann eben auch vorgegangen. Die Kämpfe im Zeitungsviertel waren vor allen Dingen konzentriert erstmal auf das Vorwärtsgebäude, das also als erstes genommen worden ist, mit den entsprechenden Exzessen dazu. Es wurden Parlamentäre umgebracht, die Kämpfe dann beenden wollten, weil natürlich den Aufständischen relativ bald klar war, dass sie hier diesen Kampf nicht gewinnen können. Wurden aber niedergekämpft. Die Einzelheiten würde ich jetzt ein bisschen zusammenfassen, ersparen. Die letzten Kämpfe fanden dann um das Polizeipräsidium statt. Emil Eichhorn gelang es zu entkommen. Der wurde übrigens dann von der USPD immer als Spitzenkandidat zur Reichstagswahl aufgestellt. Er war immer, wenn er also gewählt worden war, hat er ja parlamentarische Immunität gehabt und dazwischen war er immer illegal. Er musste also auf den Wahlveranstaltungen immer dann sozusagen illegal auftreten. Interessante Geschichte noch. Emil Eichhorn, wie gesagt, seit Januar 1919 auf der Flucht und nur als Reichstagsabgeordneter dann nochmal öffentlich in Erscheinung getreten. Stellt sich nochmal kurz die Frage, warum die Revolutionäre diesen Kampf überhaupt dann geführt haben, weil es ja schon nach dem zweiten Tag klar war, die Welle erreicht also nichts weiter außer Berlin, also keine anderen Reichsteile machen mit und wie gesagt, bleibt auch in Berlin, also auf 200.000 maximal beschränkt, die überhaupt an Demonstrationen teilnehmen, bewaffnet natürlich nochmal viel weniger, die Kämpfe fortführen. Muss ich das so vorstellen, die Leute waren jetzt einfach dran, sie waren am Drücker, sie wollten Veränderungen schaffen und man weiß ja auch vorher nicht, was dabei herauskommt. Sie wollten diesen Kampf jetzt, sie wollten es wissen, man konnte nicht einfach jetzt wieder nach Hause gehen und die Waffen einpacken. Und aus diesem Grunde wurde das also dann durchgezogen. Wie gesagt, ging verloren. 120 Menschen auf Seiten der Linken sind ums Leben gekommen und das hörte ja nicht nur während der Kampfhandlungen und danach mit den Morden auf, sondern dann marschierten die Freikorps ein, nachdem die Kämpfe also beendet waren. Gustav Noske an ihrer Spitze hat sich als Befreier Berlins feiern lassen. Und unter den Freikorps, die einmarschierten, war auch das größte Freikorps, die Garde-Kavallerie-Schützendivision. Und da war der eigentliche Drahtzieher, der eigentliche Chef Waldemar Pabst, der eigentlich nur ein Hauptmann war, aber er hatte da sozusagen die graue Eminenz. Und er hatte also auf dem Zettel, dass er also Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg liquidieren lassen wollte. Es gab zu der Zeit schon wieder Geheimdienste, jedes Freikorps hatte seinen Geheimdienst und man hatte die ausfindig gemacht und wurden dann verhaftet, kamen ins Eden Hotel, das damals da in der Nähe vom heutigen Zoo sich befand und da wurde also dann nur eine kurze Vernehmung durchgeführt und dann war abgemacht, die werden irgendwo im Tiergarten dann umgebracht. Es waren aber nicht nur Liebknecht und Luxemburg, die inhaftiert worden sind, sondern auch eine dritte Person, Wilhelm Pieck, das war der erste und einzige Präsident der DDR und Waldemar Pabst ist sehr alt geworden, also 89 Jahre, ist in der Bundesrepublik Deutschland 1972 verstorben. Die DDR hat eben Auslieferungsanträge gestellt, aber das war natürlich immer abgelehnt worden. Aber 1962 gab Waldemar Pabst, damals 82 Jahre alt, ein Interview dem Spiegel und da wurde mal von dem gefragt, wie das sich mit dem Pieck verhalten hat. Ich will nur mal hier die entscheidenden Sätze zitieren, die dort gefallen sind. Spiegel, über die Ereignisse der Vernehmung Piecks haben Sie geschrieben, Pieck habe seine eigenen Genossen in einem Umfang verraten, der es uns ermöglichte, die weiteren Aufstände in Berlin rasch niederzuschlagen. Herr Pieck war nämlich so freundlich gewesen, mir alle militärischen Angaben zu machen über Wohnungen und Ausweichquartiere der prominenten Führer seiner Partei, ihre Telefone bzw. diejenigen ihrer Gastgeber, die Waffenlager und deren Ausweichstellen, die Alarmorganisation, die Sammelplätze und so weiter. Machte Pieck diese Angaben aus dem Kopf oder hat er den Mobilmachungsgeländer seiner Partei bei sich? Pabst antwortet darauf, dass er die dabei hatte und die Notizen erläuterte. Und der Spiegel fragt dann einfach, Sie haben den Verrat Piecks damals mit dessen Freilassung honoriert? Und Pabst antwortet ja. Es ist natürlich so, dass der Spiegel, das ist zur Zeit des Kalten Krieges aufgenommen worden, dieses Interview. Da will ich jetzt nicht sagen, es ist wahr oder falsch, aber es gibt auf alle Fälle das Interview, das will ich nicht verschweigen. Und es gibt natürlich auch die Aussagen von Peak selber, der das nie verheimlicht hat. Und deswegen will ich kurz nur zitieren, was er dazu sagt. In seinen offiziellen Memoiren gibt es dazu einen einzigen Satz. Dort, er meint damit das Eden-Hotel, gelang es mir, die Mörder über meine Person zu täuschen und nach einigen Tagen zu fliehen. Und das große Standardwerk der DDR zu diesem Themenkomplex, Illustrierte Geschichte der deutschen Novemberrevolution, da gibt es zwei Sätze zu diesem Vorgang. Wilhelm Pieck sollte ebenfalls umgebracht werden. Runge hatte bereits den Befehl dazu erhalten, doch Wilhelm Pieck konnte den Anschlag geistesgegenwärtig durchkreuzen und fliehen. Also beide Aussagen sind ja nicht dazu geeignet, jetzt besonders erhellend auf diesen Umstand zu wirken. Luxemburg, Liebknecht jedenfalls, wurden umgebracht und noch viele andere. Und abschließend zu diesem Vorgang noch zu sagen, dass es zwar zwei wichtige Persönlichkeiten gewesen sind, aber diese ganzen Vorgänge bis hierhin, also hätte es auch ohne sie gegeben. Sie hatten einen Anteil an der Revolution, aber die entscheidenden Leute, entscheidenden Kräfte waren andere. Ich möchte noch mal kurz den Gang der Dinge bis jetzt zusammenfassend beschreiben. Also am 9. November erreicht die Revolution Berlin und ich finde auch, dass wir von einer Revolution hier sprechen sollten. Sie setzt also einiges um, was jahrzehntelang davor erkämpft werden sollte, musste. Nicht nur die parlamentarische Demokratie, auch der 8-Stunden-Tag wird durchgesetzt, das allgemeine und freie Wahlrecht, Frauenwahlrecht und so weiter. Das ist also schon eine große Veränderung, die ja so damit eintritt. Es bleibt allerdings bei der bürgerlichen Gesellschaft, das, was die Linken wollen, Sozialisierung der Schlüsselindustrie, Demokratisierung des Militärapparates, Demokratisierung der Gesellschaft überhaupt, wird also gestoppt. Die rechte SPD unter Ebert führt also diese Angelegenheit durch. Die Eckpunkte sind der Rat der Volksbeauftragten, den Ebert durchsetzen kann, letztendlich durch die Zirkus-Busch-Veranstaltung, wo er also schon mal zeigt, was für ein intelligenter Politiker eigentlich ist, indem er seinen Parteiapparat dort mobilisieren kann. Nach dem Schlagabtausch im Dezember 1918, den sogenannten Weihnachtskämpfen, werden dann die Freikorps aufgestellt. Noske kommt mit ins Boot und die USPD geht sozusagen freiwillig aus ihren Positionen heraus. Und im Januar versuchen die Revolutionäre noch einmal die Revolution voranzubringen. Man hatte natürlich mitbekommen, dass man im Dezember gesiegt hatte gegen die Armee, aber dieser Aufstand zeigt recht bald, dass man bestenfalls eine starke Minderheit ist. Und dann kommt die Wahl zur Nationalversammlung am 19.01.1919. Und diese Wahl straft die Linke ab. Die USPD bekommt also nur wenige Prozentpunkte. Wahlgewinner ganz eindeutig die SPD, die dann mit der DDP zusammen koaliert. Ebert wird der erste Reichspräsident dann in der Weimarer Republik. So dass man also auch sehen muss, egal wie man es dreht und wendet, dass diese revolutionäre Bewegung eben nicht die Mehrheit repräsentiert, sondern wie gesagt, bestenfalls eine große Minderheit ist. Die Regierung kann sich natürlich trotz alledem mit der Situation so noch nicht zufrieden erklären. Sie will diese revolutionäre Bewegung wirklich nachhaltig zerschlagen, wartet nur auf eine Gelegenheit und beginnt schon ihren Apparat aufzubauen. Also Polizei und so weiter, Militär wird ja wieder in Amt und Würden versetzt, Geheimdienste beginnen ihre Tätigkeit, linke Treffpunkte, linke Aktivisten werden also notiert, Akten angelegt und so weiter und so fort. Und man wartet nur auf die Gelegenheit, das jetzt einmal einzusetzen und am besten in Berlin. Und die Gelegenheit bietet sich dann im März 1919. Die Massen sind immer noch unzufrieden, immer noch wird gehungert, immer noch keine Sozialisierung der Schlüsselindustrie. Und die Obleute, von denen geht es noch einmal aus, wollen einen Streik. Ein Generalstreik am besten, um also jetzt auf die Weimarer Parlamentarier, auf den Reichstag Druck aufzuüben, dass die Sozialisierung nun endlich mal marschiert, dass das umgesetzt wird und dass auch dieser monarchistische Militärapparat entmachtet wird. Und in diesem Fall geht jetzt die Gewalt, und zwar eine unglaubliche Gewalt, von der Regierung aus. Rund um Berlin sind Freikorps marschbereit und der Generalstreik beginnt also. In der Stadt selber gibt es ja noch die Volksmarinedivision und einige andere Einheiten, die dort für Ruhe und Ordnung sorgen sollen. Man hört von Plünderungen, die am mit dem Streik, der jetzt beginnen soll, einhergehen und dass ein paar Schießereien, die passieren, auch mit der Polizei, und das gibt dann Noske die Vorlage, um zu befehlen, dass die Freikorps jetzt nach Berlin einmarschieren. Und dann werden von diesem Einmarsch werden die Gruppierung in, also insbesondere die Volksmarinedivision, nicht informiert. Und so kommt es dann, dass einige Plündereien eben auch am Alexanderplatz vor sich gehen. Die Volksmarinedivision wird dorthin gerufen, um das zu unterbinden. Ihr Hauptquartier ist am Marinehaus an der Janowitzbrücke. Die Truppe, die eingesetzt werden soll, marschiert über die Janowitzbrücke zum Polizeipräsidium. Dort sind allerdings schon Freikorps-Truppen, die Matrosen sehen und sofort das Feuer öffnen. Es gibt also gleich eine Schießerei, und aus dieser Schießerei entwickelt sich dann innerhalb kurzer Zeit ein richtiges Gefecht. Die republikanische Soldatenwehr, die also in Berlin liegt, geht zum großen Teil auf die Seite der Matrosen. Dann kommen noch Freiwillige, die sich so anschließen, und dann gibt es also ein Gefecht um das Polizeipräsidium. Es gelingt den Aufständischen nicht, das Gebäude einzunehmen. Und dann kommt der Gegenschlag der Freikorps. Und da werden zum ersten Mal alle militärischen Möglichkeiten, die der damalige Militärapparat bietet, gegen die Revolutionäre eingesetzt. Das heißt, Tanks, Flugzeuge, Maschinengewehre, Haubitzen, schwere Geschütze, sogar Flammenwerfer sind dabei, auch wenn sie nicht eingesetzt werden. Aber zum Beispiel werden Bomben geschmissen aus Flugzeugen auf das Marinehaus unter anderem. Das wird natürlich recht schnell eingenommen. Gegen diese geballte Macht und Organisation haben die Matrosen und die anderen nicht viel entgegenzusetzen. Das Marinehaus wird eingenommen. Leute können noch rechtzeitig fliehen. Die da drin sind, es werden also nur ein paar Gefallene gefunden. Die anderen, die entkommen, gehen dann Richtung Neukölln zurück und werden dann in Neukölln letztendlich aufgerieben. Ein anderer größerer Teil von Aufständischen geht nach Lichtenberg zurück, und in Lichtenberg verschanzen die sich nochmal für ein, zwei Tage, und da gibt es noch ein paar erbitterte Gefechte, aber dann ist also auch dort die Regierungsraison sozusagen durchgesetzt. Und was jetzt passiert, ist eine der schrecklichsten Geschichten eigentlich, weil es wird das Standrecht über Berlin verhängt. Das heißt, vom 10. bis 16. März kann jeder mit der Waffe in der Hand angetroffen wird oder der also da entsprechend verdächtigt wird, ohne Gerichtsverhandlung sofort an die Wand gestellt werden. Also bei Durchsuchungen wird zum Beispiel geschaut, ob die Leute Druckstellen auf der Schulter haben vom Riemen, mit denen sie also Gewehre transportiert haben. Und das reicht dann schon aus, um erschossen zu werden. Es werden also ganze Häuserblocks umstellt, durchsucht und so weiter. Also ganz schlimme Szenen, die sich dort abspielen. Man schätzt, dass 2000 Personen umgebracht werden. Offiziell 1200 durch das Standrecht. Und es sind aber ungefähr 2000, weil viele Angehörige ihre Toten nicht als Opfer der Kämpfe darstellen, sondern verunfallt und so weiter, damit da keine Repressalien weiter auf sie zurückfallen. Dieses Standrecht wurde von Noske verhängt, die Formulierung dann nochmal von Waldemar Papst verschärft, und man kann sagen, dass dann mit März 1919, wenn man überlegt, 2000 Leute werden ermordet, teilweise nach Listen wird vorgegangen, alle wichtigen Treffpunkte werden zerstört, Druckereien und so weiter. Es beginnt eine Hatze, nicht nur die Toten, viele sind verletzt, einige für den Rest ihres Lebens traumatisiert, viele sind auf der Flucht, also es ist ein nachhaltiger Schlag, der die Linke in Berlin trifft, ist danach auch quasi entwaffnet, und einen bewaffneten Aufstand wird es in Berlin nicht mehr geben. Aber Berlin ist natürlich nicht das ganze Reich. Die revolutionäre Stimmung unter den Massen ist ungebrochen. Das zeigt zum Beispiel hier das Schicksal des sächsischen Kriegsministers im April 1919. Ein Beispiel, das zeigt, wie schnell hier ein sozialer Protest in eine fast revolutionäre Demonstration umschlagen kann. Ich will das mal kurz zitieren. Berliner Tageblatt vom 13. April 1919. Ermordung des sächsischen Kriegsministers. Kriegsminister Neuring in die Elbe geworfen und erschossen. Dresden, 12. April. Heute Nachmittag versammelten sich die Verwundeten der Dresdner Lazarette auf dem Theaterplatze, um gegen die Verfügung des Kriegsministers Neuring zu protestieren, dass in Zukunft nur noch Friedenslöhnungen an die Verwundeten ausgezahlt werden sollte. In einem Zuge von etwa 500 bis 600 Mann bewegte sich die Demonstration zum Kriegsministerium, wo sie eine Abordnung zum Kriegsminister schickten. Dieser weigerte sich jedoch, die Abordnung zu empfangen. Darauf nahm die Menge, von kommunistischen Rednern aufgereizt, eine drohende Haltung ein und stürmte den Eingang des Gebäudes. Die Sicherheitswache schritt ein und machte von der Waffe Gebrauch. Inzwischen hatten sich die Demonstranten noch verstärkt. Die Wache wurde überwältigt und entwaffnet. Die herbeigerufenen Regierungstruppen erklärten, nicht eingreifen zu wollen, gaben die Waffen ab und marschierten wieder ab. Die aufgeregte Menge hielt den Platz vor dem Kriegsministerium besetzt. An verschiedenen Stellen waren Maschinengewehre aufgestellt und nahmen das Ministerium unter Feuer. Um 4 Uhr drangen Demonstranten in das Gebäude ein, ergriffen den Kriegsminister, der sich auf das oberste Stockwerk geflüchtet hatte, schleppten ihn auf die Straße, misshandelten ihn schwer und stürzten ihn von der Brücke in die Elbe hinab. Als der Minister das Ufer schwimmend zu erreichen suchte, schossen die Demonstranten auf ihn, sodass er in wenigen Minuten in den Fluten verschwand. Aber das Rollback des Regierungsapparates ist im vollen Gange. Also überall, wo sich Widerstand auftut, überall, wo es Räterepubliken gibt, wird jetzt also mit dem Freikorps dagegen vorgegangen. Das letzte große Beispiel gibt dann die Bayerische bzw. Münchner Republik, die Ende April bis zum 2. Mai da niedergekämpft wird, ähnlich wie in Berlin, wieder Freikorps, die die Stadt umstellen, einmarschieren, auch dort wieder standrecht, auch dort 2000 Ermordete. Und so kann man sagen, dass also mit dem Frühjahr 1919 diese militärischen Auseinandersetzungen entschieden sind. Das führt auch zu einer Veränderung der Politik der KPD. Die hat mittlerweile einen neuen Vorsitzenden, Arthur Levy, der als der politische Testamentsvollstrecker von Rosa Luxemburg gesehen werden kann. Sie waren auch lange Zeit persönlich bekannt, auch teilweise liiert. Arthur Levy will das Dogma der KPD, nicht an Wahlen teilzunehmen, das also abschaffen, und er will auch die Kampforganisation, die sich gebildet hat, abschaffen. Militärische Organisationen im Zusammenhang mit Parteien gibt es in der Weimarer Republik praktisch bei jeder Partei. Ist kein Spezifikum der KPD, aber das Spezielle bei der KPD ist, dass diese KO, die Kampforganisation, praktisch schon fast eigene Wege geht. In diesen Bereichen der Organisation sammeln sich natürlich die Leute, die den bewaffneten Kampf wollen und die sich also nicht unbedingt an den Direktiven der Leitung halten wollen, die ein Eigenleben beginnen, und das muss natürlich unterbunden werden. Auf dem sogenannten Heidelberger Parteitag, so genannt deswegen, weil der nicht nur in Heidelberg stattfindet, die KPD ist nämlich seit Januar 1919 verboten, das ist also unter halb illegalen Bedingungen an wechselnden Orten stattfinden. Der Heidelberger Parteitag im Oktober 1919, da setzt sich Levy durch. Das Dogma fällt, die KPD wird also Wahlpartei und die KO wird aufgelöst. Das führt dazu, dass einige Mitglieder ausgeschlossen werden, andere gehen aber freiwillig aus dieser Partei heraus, die also über die Hälfte ihrer Mitglieder verliert. Und in Berlin geht man sogar davon aus, dass also 80% der Mitglieder die Partei verlassen. Allein diese Prozentzahlen zeigen schon, wie groß damals in dieser Situation also die Stimmung ist bei vielen Leuten, also bei großen Mengen der Revolutionäre, den bewaffneten Kampf durchzuführen, die sich also, wie gesagt, der KPD deswegen den Rücken kehren, weil sie jetzt an parlamentarischen Wahlen teilnehmen will. Und das wird auch im späteren Verlauf in den nächsten Monaten noch entsprechende Auswirkungen haben, als nämlich der Kapputsch im März 1920 durchgeführt wird, wo also die Rechten zum ersten Mal versuchen, per Putsch an die Macht zu kommen und dann die Abwehr der linken und parlamentarisch gesinnten Kräfte stoßen. Dort wird dann dieses Potenzial nochmal zum Ausdruck kommen. Es wird zum Ruhrkampf kommen und vor allen Dingen im Gebiet Sachsen und Mitteldeutschland wird also das bewaffnete Proletariat sich zu Wort melden. Aber das dürfte ein Beitrag für eine andere Sendung sein. Ausgehend von der Befehlsverweigerung der Matrosen in Kiel am 3. November 1918 zu einem letzten Gefecht auszulaufen, entwickelt sich die Novemberrevolution in Deutschland als spontane Volks- bzw. Massenbewegung in erster Linie gegen den Krieg bzw. zur sofortigen Beendigung des Ersten Weltkriegs. Es ist natürlich eine Entwicklung, die im gesamten Reich sich Bahn bricht, aber damals ist Geschichte noch mehr als heute, vor allen Dingen auch regionale Geschichte, also man lebt in seinem Dorf, in seiner Stadt und die modernen Kommunikationsmittel sind natürlich nicht so wie heute ausgereift. Deswegen ist das von Region zu Region etwas unterschiedlich, wenn auch vergleichbar. Für Sachsen und die Provinz Sachsen, also ungefähr das heutige Sachsen-Anhalt mit ein bisschen Thüringen ringsherum, ist anders als an vielen anderen Orten, dass dort auch viele Soldaten bei dieser Revolution von vornherein mitmachen. Das liegt darin begründet, dass viele Linke in diese Ersatzbataillone einbezogen worden sind, Ersatztruppenteile, die also an die Front noch kommen sollen. Und da also ein relativ großes Potenzial an Linken vorhanden ist, daraus erklärt sich das. Und ich hatte schon erwähnt, dass in Dresden, Leipzig und Chemnitz gleichzeitig mit den Arbeitern auf die Soldaten auf die Straße gehen, dass teilweise sogar die ersten Aktionen von Soldaten ausgehen. Ich will das an einem regionalen Beispiel nochmal deutlich machen oder vertiefen. Ich nehme dazu Halle. In Halle ist es so, dass dort in einem Fliegerhorst eben so eine Fliegerersatzabteilung aufgestellt ist und dort bricht also diese Rebellion aus. Im November 1918 nimmt die Revolution in Halle dort ihren Ausgang. Es verbinden sich die Linken gleich dort natürlich auch mit der Arbeiterschaft. Es wird ein Streik durchgeführt und am 8. November wird der Arbeiter-Soldatenrat im alten Gewerkschaftshaus verkündet und etabliert. Gleichzeitig wird ein Sicherheitsregiment gegründet aus diesen Ersatzabteilungen. Und dieses Sicherheitsregiment wird in 4 Kompanien unterteilt, also Maschinengewehr, Infanterie und Matrosenkompanie. Die werden dann in verschiedene Schulen untergebracht. Und so eine Kompanie hat ja immer so 100 bis 200 Leute. Ein führender Kopf, wenn nicht der führende Kopf dieses Sicherheitsregiments, ist der Matrose Karl Merseberg, der zu dieser Zeit 27 Jahre alt ist. Und die Matrosenkompanie in Halle, das sind ungefähr 270 Leute, ist also führend an dieser Revolution beteiligt. Zu dieser Zeit, also in den ersten Tagen der Revolution, gibt es noch keine große Gegenwehr, also niemand, der sich jetzt für die Monarchie einsetzen würde. Es gibt nur kleinere Dispute in Leipzig zum Beispiel. Da gibt es Probleme mit der Universität, also mit den Studenten wie der Universitätsleitung, die sich den Anordnungen des Arbeiter- und Soldatenrates widersetzen, rote Fahnen zu hissen. Der sogenannte Fahnenstreit. Das führt dann so weit, dass die Universitätsleitung abgesetzt wird. Aber außer solchen kleinen Zeckereien, würde ich es mal bezeichnen, vollzieht sich diese Revolution also erstmal ohne große Gegenwehr. Ich möchte noch etwas zu den Akteuren sagen. Im Großen und Ganzen sind das also keine Intellektuelle, sondern Arbeiter und Arbeiterinnen. Was bedeutet das zu dieser Zeit? Das heißt, dass diese Menschen 10 bis 12 Stunden täglich arbeiten. Die 8-Stunden-Tag, den wird erst mit der Novemberrevolution eingeführt, unter größten Entbehrungen arbeiten und deswegen sehr viele von ihnen also in der sozialistischen Bewegung tätig sind, und zwar nicht aus einer intellektuellen Erkenntnisgewinn heraus, sondern einfach aus der Notwendigkeit heraus, für das Menschenrecht zu kämpfen, für sein Menschenrecht zu kämpfen, ist man als Arbeiter und Arbeiterin vor dem Ersten Weltkrieg in der sozialdemokratischen bzw. sozialistischen Bewegung organisiert, fühlt sich ihr zugehörig. Und es ist die größte in Europa, in Deutschland, also sehr gut organisiert, und im Krieg radikalisiert sich das halt, dann ist man nicht nur einfach nur Sozialist, sondern zählt sich dann auch irgendwann, zumindest im radikaleren Teil, zu den Kommunisten durch die Revolution in Russland und dann die sozialistische Revolution von Lenin, die noch am einen drauf sitzt, glaubt man ja dann auch bald am Ende seiner Wünsche angekommen zu sein. Also der Kommunismus, das Himmelreich auf Erden, scheint in greifbarer Nähe zu sein. Diese Kommunisten zu jener Zeit, das ist wie gesagt eine gefühlsmäßige Zuordnung aus diesem Kampf heraus. Es gibt noch keine Organisation. Die KPD wird ja erst zur Jahreswende 1918/19 gegründet. Man zählt sich also zu den Kommunisten, aber es ist eben nicht organisatorisch gefasst. Und auch bei den Anarchisten gibt es erste Organisierungen. Im September 1918 wird die FAUD, Freie Arbeiterunion Deutschland, gegründet. Dann hieß es eine Umbenennung. Diese Organisation hat dann auch bis 1920 mehr als 100.000 Mitglieder, so wird es zumindest angegeben. Aber auch wenn sich das hier sehr viel anhört, ist das natürlich bei einer Bevölkerung, die also mehrere Millionen zählt, nicht allzu viel, also mehr als 80 Millionen Menschen, die da im Deutschen Reich leben. Da sind dann also 100.000, und selbst wenn es mehr als 100.000 sind, jetzt nicht die unbedingt entscheidende Menge. Das zeigt sich dann auch im weiteren Verlauf der Entwicklung, also die linksradikale Bewegung in Deutschland, eindeutig geprägt von der sozialistischen, kommunistischen Bewegung. Das sind einfach die meisten Leute, die sich also aus der Tradition der sozialistischen Bewegung heraus dorthin entwickeln, haben aber, obwohl sie eine gewisse Stärke haben, nie die Mehrheit. Die Novemberrevolution wird durchgeführt, und dann gibt es ja am 19. Januar 1919 die Wahl zur Nationalversammlung, dem ersten Parlament. Und ich will nur mal kurz erwähnen, um das klarzumachen, wie die Mehrheiten dort verteilt sind. Die SPD erringt 37,9%, die Christliche Volkspartei CVP, das spätere Zentrum, 19,7%, die DDP, Deutsche Demokratische Partei, also eine liberale Partei, 18,5%, und die DNVP, Deutsche Nationale Volkspartei, ist also schon eine rechte Gruppierung, 10,3%. Und die Linke, die ja nur durch die USPD vertreten ist, da die KPD sich nicht an Wahlen beteiligt, aber die KPD halt zu diesem Zeitpunkt auch nur einige hundert Leute stark, die USPD hat ganze 7,6%. Also das ist auch ganz klar, es hat ja schon die Revolutionskämpfe, Januaraufstand gegeben in Berlin. Man könnte jetzt ja auch mit seiner Stimme hier eine gewisse Quittung erteilen. Und man muss auch dazu berechnen jetzt, dass das erste Mal ist, dass auch Frauen mitwählen können bei dieser Wahl. Wenn man dies alles berücksichtigt, wird klar, dass es, wie groß diese Wahlniederlage ist. Hinzu kommt, dass natürlich von diesen 7,6% nicht alles Menschen sind, die jetzt bewaffnet in den Kampf ziehen würden. Was also nochmal deutlich macht, dass die Linke eine Minderheit darstellt. Die USPD selbst zu diesem Zeitpunkt wird sie auf ungefähr 300.000 Mitglieder gezählt. Wenn man die Revolutionskämpfe betrachtet, muss man natürlich auch die andere Seite, also die Gruppen und Formationen, die den Revolutionären gegenüberstehen, betrachten. Und das will ich jetzt mal versuchen, so ein bisschen auseinanderzuziehen, weil das sind immer so Begriffe: Freikorps, Einwohnerwehren, Zeitfreiwillige, SIPO und so weiter, was sich eigentlich dahinter verbirgt und wie die entstanden sind, wie die sich formieren. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs, also mit dem 9. November, werden die, beziehungsweise 11. November ist ja die offizielle Ende des Krieges, wird das deutsche Kaiserheer demobilisiert und schon in dieser Phase sind es wohl Offiziere, die auf die Idee kommen, freiwillige Gruppierungen um sich zu scharen. Und für die Ostfront ergeht schon am 16. November ein Erlass, dass man dort also, dass die Offiziere dort ihre Truppen praktisch auf freiwilliger Grundlage zusammenhalten können. Was aber das Deutsche Reich innenpolitisch angeht, da glaubt die oberste Heeresleitung, die in Kassel residiert, dass sie also 16 Divisionen vom Feldheer aus dem Westen, von der Westfront nicht demobilisiert und dass sie also die für die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung im Land selber zur Verfügung hat. Geplant ist, dass von diesen 16 Divisionen alleine 10 nach Berlin einmarschieren und die sollen auch gleich dann die Entwaffnung der Arbeiter- und Soldatenräte vornehmen. Am 10. Dezember beginnt dieser Einmarsch und es stellt sich sofort heraus, dass diese Idee der obersten Heeresleitung sich nicht umsetzen lässt, weil es ist kurz vor Weihnachten, der Krieg ist verloren und nachdem der Befehl kommt, abtreten, demobilisieren sich diese Division praktisch von selber. Die Soldaten gehen zum großen Teil einfach nach Hause. Also die Idee, jetzt hier die Waffen wieder einzusammeln, die die Revolutionäre erbeutet haben, das funktioniert so nicht. Und der Chef der obersten Heeresleitung Gröner, der mit Ebert in direktem Kontakt steht, hat auch andere Schwierigkeiten, weil wir haben ja da im Deutschen Reich zu dieser Zeit eine Revolutionsregierung, den Rat der Volksbeauftragten. Und da gibt es politische Widerstände, die sagen, also das alte Kaiserheer, dem vertrauen sie politisch nicht und man will ein neues Heer schaffen, das alte auf alle Fälle abschaffen. Und so kommt Gröner dann auf die Idee, einen Bericht an den Rat der Volksbeauftragten zu senden. Das ist schon am 14. Dezember 1918 der Fall, wo er sagt, dass man also dann auf freiwilligen Regimentern zurückgreifen müsste, also neue Armee aus Freiwilligen sozusagen zu gründen. Und schon am 15. Dezember gibt es deswegen den Erlass vom Rat der Volksbeauftragten, also in dem auch Friedrich Ebert drin ist, eben jetzt eine freiwilligen Armee aufzustellen. Also der Hintergrund dieser Sache ist für die Linken in dem Moment, dass sie das alte Kaiserheer eigentlich abschaffen wollen, dass die Rechten da andere Pläne haben, das ist da noch nicht so ganz deutlich. Am 16. Dezember jedenfalls wird diese Verfügung schon also durchgesetzt. Bereits Mitte Dezember 1918 beginnt damit der Aufbau der Freikorps. Diese Entwicklung wird dann forciert nach den Weihnachtskämpfen, also am 24., 25. Dezember 1918 gibt es ja in Berlin diese Weihnachtskämpfe, wo die Volksmarinedivision sich ihres Bestehens erwehrt und danach löst sich ja diese verbliebene Division, die also in Potsdam vor allen Dingen liegen, auf. Und dann ist es klar, jetzt braucht man noch viel mehr Freiwillige. Und dann wird Gustav Noske als Wehrbeauftragter eingesetzt. Und damit beginnt also der Aufbau dann der Freikorps im großen Stil. Und das heißt, dass also dann schon im Anfang Januar 10.000 Freikorpssoldaten rund um Berlin zur Verfügung stehen. Also diese Geschwindigkeit konnte natürlich nur deswegen hingelegt werden, weil eben schon vorher der Aufbau der Freikorps begonnen worden ist. Dem politischen Befehl, praktisch der Verteidigungsminister, wird er ja dann auch bald mit der Wahl zur ersten Nationalversammlung der Wehrbeauftragte, ist Noske, der das militärisch durchführt, ist General von Lüttwitz, der sich ja auch als Vater der Freikorps gerne bezeichnet und der dann auch schon ein Jahr später gegen die Republik putschen wird. Lüttwitz ist ein monarchistischer Offizier durch und durch und er hat also auch das Vertrauen des monarchistischen Offizierskorps, sodass also dieser Aufbau der Freikorps reibungslos funktioniert. Die Freikorps sind alte kaiserliche Verbände, die von ihren Offizieren zusammengehalten werden. Politisch gesehen ist den meisten Soldaten ziemlich so alles egal. Hauptsache, sie können also weiter Soldat bleiben. Das Offizierskorps ist ganz klar monarchistisch eingestellt. Der Aufbau der Freikorps betrifft zunächst nur Preußen. Württemberg, Bayern und Sachsen sind eigenständige Königreiche. Und das heißt, dass das preußische Kriegsministerium dort also keine Oberbefehl genießt. Und in Bayern ist es auch so, dass die Revolutionsregierung von Kurt Eisner den Aufbau von Freikorps verboten hat. So ist also das erstmal nur auf preußischem Staatsgebiet möglich. Es sind Regierungstruppen, das muss also deutlich gesagt werden. Die Freikorpssoldaten selber, die stellen sich ja in ihren Memoiren immer so als Söldner ohne Sold und sowas dar. Das ist totaler Unsinn. Die Freikorps sind von vornherein im Regierungsauftrag aufgestellt. Sie werden von der preußischen Regierung ausgerüstet, besoldet und auch befehligt. Es sind also keine im luftleeren Raum agierenden, verwegenen Gestalten, sondern Regierungstruppen. Sie werden unter der Überschrift Kampf gegen den Bolschewismus aufgerufen. Das sind aber ganz unterschiedliche Aufgabenfelder, die damit gemeint sind. Das eine wäre der Grenzschutz Ost. Also es gibt da Probleme an der polnischen Grenze, wo also Polen noch einige Gebiete erobern will und auch an der russischen Grenze. Und das ist also eine Aufgabe, der Grenzschutz Ost. Und das andere ist der innere Feind, was sich gegen die linken Revolutionäre richtet. Und da gibt es noch einen dritten Bereich, den ich auch kurz erwähnen will. Die exterritorial agierenden Freikorps im Baltikum, also Estland, Lettland, Litauen, sind eigenständige Staaten geworden nach dem Vertrag von Brest-Litovsk. Und dort versucht jetzt die Revolutionsregierung in Russland natürlich auch die Revolution voranzutreiben. Und hier gibt es keine englischen und französischen Soldaten, deswegen ergibt die Entente den Befehl, dass dort also deutsche Soldaten weiter kämpfen können. Es sind also ungefähr 40.000 Soldaten, die da im Auftrag der Entente eigentlich für den Kapitalismus kämpfen. Machen sie auch ziemlich erfolgreich. Im Mai 1919 wird Riga zurückerobert von diesem Freikorps und da gibt dann die Entente den Befehl, dass sie aufzulösen sind. Die sind vorher geködert worden mit der Versprechung, wer da also über einen Monat kämpft, kriegt dann die lettische Staatsbürgerschaft und ein Stück Land. Das wird natürlich nicht eingehalten und die Freikorps widersetzen sich dann ihre Auflösung, wollen auf eigene Faust weiterkämpfen, machen sie auch ein paar Wochen und dann wird da mit harten Druckmitteln gearbeitet, die Entstaatlichung wird gedroht und dass die Grenzen zugemacht werden nach Ostpreußen und so weiter. Jedenfalls gelingt es dann mit großem Druck, dass sie bis Dezember 1919 dann nach Deutschland zurückkommen. Die sind natürlich total sauer und entsprechend politisch auch drauf. Die Freikorps an sich sind unterschiedlich stark. Es gibt Freikorps, die sind nur einige hundert Soldaten stark und dann gibt es welche, die über 10.000 Mann zählen. Stärkste Freikorps ist die Garde-Kavallerie-Schützen-Division, die immer mehr Soldaten zählt und die wird dann schließlich sogar zum Garde-Kavallerie-Schützen-Korps umgenannt. Das sind also mehr als 30.000 Soldaten, die da dieser Formation angehören. Garde-Kavallerie-Schützen-Division, da ist ja der Hintermann, der Hauptmann Papst, der also auch direkt mit der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg zu tun hat. Neben diesen Freikorps, die also Soldaten sind, auch kaserniert und zusammengehalten, gibt es dann die Einwohnerwehren. Die werden im April 1919 aufgebaut, sind auf Republik und Regierung vereidigt, wie übrigens auch die Freikorps, die werden richtig vereidigt auf die Republik. Die Einwohnerwehren sind allerdings mehr ehrenamtliche Polizisten, also machen solche Aufgaben, Bewachung, dies und das. Bis hin zu Maschinengewehren sind sie mit Waffen ausgestattet und werden von der Reichswehr auch entsprechend unterrichtet. Aber wie gesagt, das sind eigentlich ehrenamtliche Polizisten und in den Kämpfen werden die meistens immer gleich entwaffnet. Es gibt auch manchmal Einwohnerwehren, die auf der Seite der Revolutionäre mitmachen. Das ist allerdings eine Ausnahme. Einwohnerwehren stellen sich zum großen Teil natürlich auch aus dem Bürgertum zusammen. Aber wie gesagt, es sind keine richtigen Soldaten, nicht von diesem Kaliber wie die Freikorps. Dann gibt es noch ab September 1919 die Zeitfreiwilligen. Das ist eine Formation, die sich vor allen Dingen aus Studenten und Oberschülern zusammenstellt, also auch eher bürgerliche geprägt ist und die soll eigentlich als Verstärkung bei Unruhen zugezogen werden, also nur Soldaten auf Zeit, die werden auch von der Reichswehr uniformiert und befehligt, aber es sind also auch keine vollwertigen Soldaten, die haben dann bei den Kämpfen immer die höchsten Verluste. Dann gibt es noch eine andere Gruppierung, die immer wieder auftaucht, die SIPO, die Sicherheitspolizei, die wird im Juni 1919 aufgestellt. Ungefähr 100.000 Mann sind das. Das sind fast alle aus ehemaligem Freikorps hervorgegangenen Sicherheitspolizisten. Die sind militärisch strukturiert und aufgebaut und müssen dann auch auf Befehl der Entente am 4. Oktober 1920 endgültig aufgelöst werden und dann in die SCHUPO überführt, die Schutzpolizei. Die SIPO hat grüne Uniformen, deswegen spricht man dann öfters von den grünen Polizisten und die SCHUPO blaue Uniformen, also alles das wird von der Entente befohlen, also auch die Uniformen dürfen nicht die gleiche Farbe haben. Bei den Beschreibungen aus jener Zeit taucht die SIPO auch immer noch später auf als Begriff, aber wie gesagt, die gibt es schon ab Oktober 1920 nicht mehr. Ich will es also nochmal kurz aufzählen, um es klar zu machen, es gibt die Freikorps, die 1919 aufgestellt werden. 1920 kommt der Befehl der Entente. Deutschland darf nur noch ein Heer von 100.000 Soldaten haben. Es sind zu der Zeit aber schon 400.000 Soldaten. Das heißt, diese Freikorps werden zum größten Teil in den Beamtenapparat übernommen. Man versucht sie in den Beamtenapparat zu übernehmen. Das heißt, Post, Eisenbahn und so weiter werden viele Freikorps-Leute dann integriert. Einige auch in die neue Armee, die Reichswehr, die aufgebaut wird. Aber trotzdem sind natürlich noch etliche dabei, die also dann keine Verdienstmöglichkeiten mehr haben. Und als Reserveorganisation gibt es dann also noch die Einwohnerwehren, eine ehrenamtliche Polizei, die Zeitfreiwilligen, die also nur zu bestimmten Anlässen dann aufgerufen werden. Und die SIPO, 1919 aufgebaut, 1920 aufgelöst, wird in die SCHUPO umgewandelt. Das sind also die Gruppierungen, die den revolutionären Kräften entgegenstehen. Und der große Wendepunkt kommt also 1920, als diese Freikorps aufgelöst werden müssen. Das heißt, der große Wendepunkt insofern, dass das der Hintergrund wird für den sogenannten Kapp-Putsch. Die Wahlen zur Nationalversammlung sind am 19. Januar 1919 und am 6. Februar 1919 tritt die Nationalversammlung zum ersten Mal zusammen und das nicht in Berlin, sondern in Weimar. Das macht man deswegen, weil in Berlin waren die Januarkämpfe und immer noch gibt es hier ein großes revolutionäres Proletariat und man denkt halt, dass man in Weimar ein bisschen mehr in Ruhe die Nationalversammlung konstituieren kann. Um diese Nationalversammlung zu schützen, die Zusammenkunft in Weimar zu schützen, wird ein Freikorps nach Weimar geschickt unter General Merker, die Freiwilligen Landesjäger. Dieses Freikorps setzt sich zusammen aus der 214. Division, aber nämlich der General Merker, der Befehlshaber. Und diese Division soll im Sennelager in Paderborn demobilisiert werden, aber Merker hält seine Truppe, also den Stamm der Truppe, zusammen bis Anfang Dezember 1918 und konzipiert da schon also ein Freikorps aus dieser 214. Division. Sie wird dann auch schon zum Januaraufstand nach Berlin geschickt, allerdings erst nach den Kämpfen. Sie übernimmt dort Sicherheitsaufgaben, also zeigt vor allen Dingen militärische Präsenz. Und im Februar halt erhält sie den Auftrag, die Nationalversammlung in Weimar zu schützen. In Weimar gibt es auch einen Arbeiter- und Soldatenrat, der also von dem Freikorps schnell verjagt wird. Da gibt es keine großen blutigen Szenen. Die Übermacht ist einfach so groß, dass die Revolutionäre sozusagen der Gewalt weichen. Nachdem die Nationalversammlung geschützt wird, geht Merker dann auf Tour, wenn man das salopp formulieren will. Also Gotha, Eisenach und andere thüringische Städte werden dann von diesem Freikorps eingenommen. Das heißt also, die Arbeiter- und Soldatenräte dort entmachtet. Dabei fährt Merker mit einem Panzerzug durch die Gegend und macht sich bald einen Ruf als Eberts Städteeroberer. Also Ebert ist Reichspräsident dann offiziell ab Februar 1919. Bei den Rechten gilt Merkel hingegen als roter General. Ich halte ja diese Bezeichnung für ein bisschen übertrieben. Tatsächlich muss man aber sagen, dass eben Merkel kein Schlechter ist. Also es gibt manchmal hier und da Schießereien, es gibt auch einige Tote natürlich, aber es gibt dann danach kein Standrecht oder blutige Exzesse. Also das kann man dem Merkel jetzt nicht nachsagen. Er versuchte mit Verhandlungen und Präsenz also erstmal die Situation zu bereinigen. Teilweise kommt es zu recht chaotischen Verhandlungen, auch mit den Arbeiter- und Soldatenreden vor Ort. Und bei einer solchen Gelegenheit in Erfurt wird er auch mal mit einem Messer im Kopf verletzt. Aber diese Verletzung ist also nicht so schwer. Im März 1919 gärt es überall im Deutschen Reich. Ein Generalstreik liegt in der Luft. Die Nationalversammlung hat sich jetzt konstituiert. Immer noch ist die Sozialisierung der Schlüsselindustrie nicht vorangebracht. Stattdessen stabilisiert sich die Lage, also die Kapitalisten bleiben in Amt und Würden. Das Militär ist wieder aufgebaut, Freikorps gibt es, revolutionäre Aufstände wurden niedergeschlagen und die Versorgungslage ist immer noch mies. Es gibt also schon erste Streiks, sowas soll eine ganz große Streikbewegung also vom Zaun gebrochen werden. Die wird dann allerdings regional mit unterschiedlichem Tempo angesetzt. Es gibt im März im mitteldeutschen Gebiet wird ein Generalstreik ausgerufen. Jetzt wird General Merkel wieder in Bewegung gesetzt. Er will in Halle einrücken, mit seinem Panzerzug da sozusagen an Kuhlern überraschend die Stadt einnehmen. Das funktioniert aber nicht, weil der Zug eine Panne hat und so können also Abwehrmaßnahmen unternommen werden. Beim Einrücken in Halle kommt es dann zu schweren Gefechten mit dem Sicherheitswehr, die von den Linken dort aufgestellt ist immer noch. Der Oberstleutnant Robert von Klüber, das ist noch so eine interessante Detailgeschichte, von den Freikorps, also von Merkel, geht auf Erkundungsgang nach Halle. Das zeigt dann nochmal, wie auch da vorgegangen wird. Also im Zivil werden vorher dort Leute eingeschleust, um sich mal so ein bisschen umzuschauen, zu spionieren. Der wird aber entdeckt, wird verprügelt, in die Saale geschmissen, es wird auf ihn geschossen. Er kann aber noch ans Ufer fliehen. Da sind aber dann schon einige Revolutionäre, die hauen ihm dann Gewehrkolben vor den Kopf und dann ertrinkt er in der Saale. Der ist in Berlin dann auf dem Invalidenfriedhof beerdigt und die Nazis benennen nach ihm 1937 eine Straße, die auch heute noch so heißt. Es kommt dann jedenfalls zu einem 7-stündigen Gefecht in Halle. Und das wird dann also von den Freikorps, dem Freiwilligen Landessiegerkorps, eingenommen. Es sterben dabei 29 Revolutionäre und 7 Gefallene hat das Freikorps zu verzeichnen. Der Karl Merseburg, der immer noch also dort die treibende Kraft in der Sicherheitswehr ist, wird am 13. März verhaftet. Er versucht dann zu fliehen, springt in die Saale, wird auf ihn geschossen und dann ertrinkt er da, also auf der Flucht erschossen, ist die offizielle Version. Damit enden aber diese Auseinandersetzungen nicht. Es dauert nur wenige Wochen im April 1919. Ich erwähnte, dass im Sachsen und vor allen Dingen in der preußischen Provinz Sachsen unter den Soldaten sehr viele Linke sich befinden. Und da gibt es immer noch einen zentralen Soldatenrat in Magdeburg. Da sind mehrere Armeekorps, 4., 16. und 21. versammelt. Und dieser zentrale Soldatenrat beschließt, dass alle Offiziere sofort abgesetzt werden, die Reichsregierung zu stürzen ist und eine Räterepublik errichtet werden soll. Sie sind auch verbunden natürlich mit der örtlichen Arbeiterschaft, die auch gleich wieder einen Generalstreik ausruft. Also der Begriff Generalstreik wird zu dieser Zeit sehr oft verwandt, meint dann nicht immer reichsweit, sondern eben in der Stadt, in der Region, in der man sich dort dann befindet. Es werden auch offizielle Vertreter verhaftet, es werden Waffenkammern gestürmt, allgemein die Leute bewaffnet. Und jetzt tritt wieder General Merkel auf den Plan, der mit seinem Landessiegerkorps am 9. April Magdeburg erreicht. dort einmarschiert. Da gibt es dann zwar nicht die große Konfrontation oder einige Scharmützel. 7 Revolutionäre werden dabei getötet. Und gleich danach marschiert Merker weiter nach Braunschweig. Da ist eine Räterepublik ausgerufen worden. Da kommt es am 15. April nochmal zum Gefecht bei Helmstedt. Der Einmarsch in Braunschweig selbst ist dann also ohne Blutvergießen. Da ziehen sich die Revolutionäre vorher zurück. Als Belohnung für diese Einsätze wird dieses Landesjägerkorps in die Reichswehr übernommen am 2. Mai 1919 und bildet dann dort die Reichswehrbrigade 16. Das nun offiziell in eine Reichswehrbrigade umgewandelte Freikorps geht gleich weiter ans Werk. Merker wird schon am 10. Mai nach Leipzig befohlen. Dort gibt es auch revolutionäre Unruhen. Am 11. Mai rückt diese Reichswehrbrigade 16 mit 15.000 Soldaten in die Stadt ein. Und es wird also dann diese revolutionären Unruhen beendet, allerdings auch hier ohne großes Blutvergießen. Es geht dann weiter am 19. Mai nach Eisenach und dann gibt es noch ein paar kleinere Einsätze im Juni in Erfurt und Weimar. Anschließend wird der Hauptteil dieser Brigade nach Gotha verlegt. Dort brodelt die Situation und dadurch, dass die Brigade zum großen Teil in Gotha dann stationiert wird, wird die Ausrufung einer Räterepublik in Gotha dann verhindert. Bis zu diesem Zeitpunkt hat es also schon Auseinandersetzungen gegeben, militärische Konfrontationen, es sind schon einige Menschen getötet worden, einige sitzen im Knast und so weiter, aber das alles ist erst ein leichtes Vorspiel von dem, was sich dann wenig später im Jahr 1920 im Gebiet Mitteldeutschland im Zusammenhang mit der Abwehr des Kapp-Putsches abspielen wird. Nach wie vor existiert eine große revolutionäre militante Bewegung, die Revolution will. Waffen sind im Umlauf und es fehlt nur der Funke im Pulverfass. Während in der Weimarer Republik die politische Lage alles andere als stabil ist, wird am 28. Juni 1919 im Schlosssaal von Versailles der Friedensvertrag unterzeichnet, der den Ersten Weltkrieg formal beendet. Dieses Vertragswerk erhält bald Beinamen wie Friedensdiktat oder Gewaltfrieden, zwei Bezeichnungen, die durchaus den Kern der Sache treffen. So hat Deutschland große Gebietsverluste zu akzeptieren, die deutschen Kriegsgefangenen werden nicht freigegeben und die enormen Reparationszahlungen bedeuten den wirtschaftlichen Ruin des Staates. Selbst Nutzvieh muss an die Entente-Staaten abgeliefert werden. Allerdings endet mit der Unterzeichnung des Vertrages diese sogenannte Hungerblockade. Also bis zu diesem Zeitpunkt dürfen weder Lebensmittel noch Rohstoffe importiert werden. Und das heißt, wenn man von sozialer Not redet im ersten Halbjahr 1919, bedeutet das unter den Folgen dieser Blockade immer noch, man geht von amtlichen Zahlen aus, mehr als 500.000 Menschen allein in diesem Gebiet des Deutschen Reiches sterben. Also dass die soziale Not wirklich existenziell ist und das hört also mit der Unterzeichnung dieses Vertrages auf. Das heißt, es gibt keinen Hunger mehr. Und was natürlich auch hinzukommt, nach der Zerschlagung der Münchner Räterepublik Anfang Mai 1919 sind ja auch alle diese Bürgerkriegskämpfe erstmal beendet. Die Linke hat einen schweren Niederlage erlitten, aber es tritt also so etwas wie eine kurze Stabilisierung ein und die Bevölkerung hat nicht mehr diese erbarmungswürdige Not zu erleiden. Existenziell betroffen vom Versailler Vertrag ist natürlich das Militär. So verlangt die Entente die Auslieferung von 900 deutschen Offiziere, die von ihr als Kriegsverbrecher bezeichnet werden. Der Reichsregierung ist die Umsetzung unmöglich. Man einigt sich darauf, dass die Offiziere in Deutschland abgeurteilt werden sollen. Eine andere Vorgabe kann die deutsche Regierung nicht abmildern. Die Reduzierung der Truppenstärke auf 100.000 Mann. Ende 1919 zählt die vorläufige Reichswehr einschließlich noch bestehender Freikorps 250.000 Mann. Bis zum 1. April 1920 muss die Regierung die Truppe auf 200.000 Mann und bis zum 10. Juli auf 100.000 Mann abbauen. Vor allem viele Offiziere und einige Freikorps bestehen fast nur aus ehemaligen Offizieren, sind im Geist des Wilhelminischen Kaiserreiches aufgewachsen und Berufssoldaten von Kindesbein an. Durch diese Erziehung und die Kriegserfahrung scheint ihnen ein Eintritt ins Zivilleben unmöglich. Eingliederungsmaßnahmen oder entsprechende Programme gibt es nicht. Die Militärs haben ihre Knochen hingehalten, erst für das Kaiserreich und dann für die von ihnen nicht gerade geliebte Republik. Und beide Male, so denken sie, sind sie von den Sozialdemokraten verraten worden. Wie schon oft gibt es Umsturzgerüchte, nur diesmal wird es ernst. Der erste Putschist in den Reihen der Freikorps heißt Waldemar Pabst. Ausgehend von einer Kommandeurstagung des Garde-Kavallerie-Schützen-Division will er am 21. Juli 1919 losschlagen. Aber dieser Versuch wird im Keim erstickt und Pabst von Noske entlassen. Anklage wird nicht erhoben. In dieser Zeit besucht ein älterer Herr namens Wolfgang Kapp den Kapitänleutnant Erhard. Kapp wird am 24. Juli 1858 in New York geboren, da seine Eltern nach dem Badischen Aufstand 1849 in die USA geflohen sind. Sie werden dort aber nicht heimisch und kehren nach der Reichsgründung 1870 zurück. Kapp wird Verwaltungsangestellter und Landschaftsdirektor in Königsberg in Ostpreußen. Landschaftsdirektor ist kein Gärtner, sondern als Landschaft bezeichnet man eine Region, also man würde hart sagen, so eine Art Regierungspräsident. Ab 1912 sitzt er im Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Während des Ersten Weltkriegs macht er sich einen Namen, weil er für umfassende Annexionen und Forderungen nach hohen Reparationszahlungen an Deutschland einsetzt. Außerdem propagiert er von vornherein den uneingeschränkten U-Boot-Krieg und gründet aus Protest gegen die deutschen Friedensangebote 1917 die Deutsche Vaterländische Partei DVP. Kapp will sich zunächst über die Marinebrigade Erhard informieren, eine Art Elitefreikorps, dessen Entstehen mit der Verkündung der Räterepublik Wilhelmshaven am 27. Januar 1919 verknüpft ist. Kurz entschlossen griff der Korvettenkapitän Erhard an diesem Tag mit 300 Mann die Räterepublik an und eroberte die 1000-Mann-Kaserne, das Hauptquartier der revolutionären Matrosen. Damit fand die Räterepublik Wilhelmshaven ihr Ende und am 17. Februar wurde die Marinebrigade aufgestellt. In dem Verband, der bald 4000 Mann stark war, sammelten sich überwiegend Offiziere, die sich einer strengen Disziplin unterwarfen und den elitären Charakter der kaiserlichen Marine pflegten. Seinen ersten Einsatz absolvierte das Marinefreikorps mit dem Angriff von General Mercker auf die Räterepublik Braunschweig am 17. April 1919. Danach wurde die Brigade gegen die Münchner Räterepublik eingesetzt und machte durch ihr rücksichtsloses Vorgehen in den Straßenkämpfen von sich reden. Anschließend kam die Brigade nach Oberschlesien und wurde im November 1919 im Lager Döberitz bei Berlin verlegt. Einen besonderen Freund hat diese Einheit in General Lüttwitz, dem Vater der Freikorps, der mit Kapp unter einem Hut steckt. Am 29. Februar 1920 wird die Auflösung der Marinebrigade befohlen. Daraufhin organisiert der Großverband auf dem Truppenübungsplatz Döberitz eine Parade zum Jahrestag seines Bestehens. Alles, was in der reaktionären Offizierskaste Rang und Namen hat, ist eingeladen. Reichswehrminister Noske darf nicht erscheinen. Ein Journalist der Deutschen Zeitung berichtet am 4. März 1920 sichtlich beeindruckt, Zitat: Die Parade zur Wiederkehr der Gründungstages nahm am 1. März Exzellenz von Lüttwitz und Exzellenz von Trotha ab. Mit klingendem Spiel und wehenden Fahnen zogen die Sturmkompanien, die Bataillone, Artillerie, Maschinengewehr und Scheinwerferzüge in vorzüglicher Verfassung vorüber. Dann fällt Gottesdienst unter blauem Frühlingshimmel, wie einst. Nachmittag Sportfest und abends frohes Beisammensein, alles wie einst. Auch das Wetter, Hohenzollernwettern. Nur einer fehlte. Zitat Ende. Er hat dazu, Zitat, eine begeisterte Ansprache des General von Lüttwitz folgte, sie gipfelte in den Worten: Ich werde nicht dulden, dass mir eine solche Kerntruppe in einer so gewitterschwülstigen Zeit zerschlagen wird. Zitat Ende. Lüttwitz lässt sich offensichtlich von seinen Empfindungen überwältigen. Einige Offiziere des Stabes vermitteln ihm in den nächsten Tagen ein Gespräch mit den Rechtsparteien DNVP und DVP, die gerade eine Initiative einleiten, mit der sie völlig verfassungsgemäß die Auflösung der Nationalversammlung und Neuwahlen zum Reichstag fordern. Ihr Ziel ist es, die SPD parlamentarisch auszuschalten. Ein Putsch zum jetzigen Zeitpunkt kommt ihnen nicht zu Pass. Während die Parteien für ihr Vorhaben Zeit brauchen, glaubt Lüttwitz keine mehr zu haben. In kopflosem Aktionismus verlangt er in einer persönlichen Unterredung vom Reichspräsidenten, die Truppenreduzierung nicht durchzuführen, sondern stattdessen die Nationalversammlung aufzulösen und die von den Rechtsparteien geforderten Neuwahlen zum Reichstag durchzuführen. Ebert und Reichswehrminister Noske lehnen diese Forderung ab und erwarten ihrerseits den Rücktritt des Generals. Ebert muss handeln, offensichtlich braut sich bei dem Freikorps etwas zusammen. Als Lüttwitz nicht zurücktritt, entzieht Noske ihm die Kommandogewalt. Der General gilt ab dem 11. März als vorläufig beurlaubt. Am selben Tag erlässt Noske Haftbefehl gegen Kapp und einige Offiziere, darunter auch Hauptmann Pabst. Verhaftet wird allerdings niemand, da die Betreffenden vorher gewarnt werden. Lüttwitz fährt nach Döberitz und spricht mit Erhard. Zitat: Der Augenblick zum Handeln ist gekommen. Rücksichtslos will die Regierung alle Verbände auflösen und das Heer auf 100.000 Mann reduzieren. Zitat Ende. Erst an diesem Tag, dem 12. März 1920, informiert Lüttwitz die Nationale Vereinigung, in der sich Kapp, Pabst und inzwischen auch der nach Deutschland zurückgekehrte Ludendorff zusammengefunden haben. Die Nationale Vereinigung, der Kreis um Kapp, setzt sich aus einigen Reaktionären, vor allen Dingen Militärs zusammen. Es sind auch Politiker darunter, die ich hier nicht alle aufführen kann, aber ich will mal so die Hauptdrahtzieher wenigstens erwähnt haben. Erwähnen ist wert ist vor allen Dingen der General Graf Rüdiger von der Goltz. Das ist nämlich der Chef der sogenannten Baltikumer. Ich hatte ja schon die exterritorial vorgehenden Freikorpsverbände erwähnt, die also nach Deutschland zurückbeordert werden aus dem Baltikum. Die werden offiziell aufgelöst, aber inoffiziell werden die Zusammenhänge gehalten. Die werden dann in sogenannten ostelbischen Gebieten bei den großen Großgrundbesitzern, die sich also in Ostpreußen und so weiter befinden, auf den Höfen zusammengehalten. Werden noch einige Waffen versteckt und von der Goltz ist also ein Rechtsradikaler, der Kontakte hat mit Kapp und der also mit in dieser nationalen Vereinigung gehört. Dann natürlich Lüttwitz, der Vater der Freikorps, der Kapitän Erhard ist schon benannt worden, Pabst, Waldemar Pabst, der ja bei der Garde-Kavallerie-Schützendivision mit auch der Ermordung von Liebknecht und Luxemburg eine zentrale Rolle spielt. General Ludendorff ist erwähnt, General Letto Vorbeck, das sind also die Leute, die dort maßgeblich sind. Zu ihren Zielen will ich auch etwas sagen, weil später dem auftaucht, sie wollten eigentlich gar keinen monarchistischen Putsch machen. Es gibt da ein Zitat, das ich hier einflechten möchte. Aus dem Dezember 1919, da hat ein Oberst Bauer, der gehörte also zum engeren Stab der Kapp-Truppe, ein Interview der New York American gegeben, einer amerikanischen Zeitung. Und da sagte er Folgendes: Unsere Absicht ist die Wiederherstellung der deutschen Monarchie nach britischem Muster. Unser Programm enthält die Wahl Hindenburgs zum Präsidenten bei der kommenden Wahl, ein Plebiszit des deutschen Volkes über die Frage der Monarchie oder Republik, die Erhebung des Kronprinzen Friedrich Wilhelm, dem berechtigten Erben, auf den Thron, wenn das Plebiszit für die Monarchie ausfällt, was wir glauben. Also es geht hier ganz klar um die Wiederaufrichtung der Monarchie. Am 12. März 1920 informiert Lüttwitz die Nationale Vereinigung über den unmittelbar bevorstehenden Putsch. Ein solch kurzfristiger Termin für den Umsturz kommt den Herren ungelegen. Ihre diesbezüglichen Pläne sind noch nicht reif. Viele organisatorischen Vorbereitungen nicht abgeschlossen. Im ersten Moment wollen sie Lüttwitz von dem Unternehmen abbringen, das aber bereits feste Konturen angenommen hat. Da sie durch die erlassenen Haftbefehle selbst unter Druck stehen, halten sie sich schließlich für die Regierungsübernahme am nächsten Morgen bereit. Am Abend des 12. März marschiert die Marinebrigade Ehrt in Richtung Berlin. Vorne auf ihren Stahlhelmen haben die Soldaten ein Hakenkreuz aufgemalt. Während des Ersten Weltkriegs hatte das germanische Sonnenrad hier und da Verwendung gefunden und galt als völkisches Symbol. Auch im Ehrhardt-Lied ist es im Refrain hervorgehoben: Hakenkreuz am Stahlhelm, schwarz-weiß-rot das Band, die Brigade Ehrhardt werden wir genannt. Einige Offiziere aus der Marinebrigade hatten zudem also Kontakte zur Thule-Gesellschaft, die also vor dem Ersten Weltkrieg sich schon gegründet hat, eine völkische Gemeinschaft, die also dieses Hakenkreuz geführt hat, und sind also ganz klar auch politische Kontakte. Thule-Gesellschaft natürlich auch eine antisemitische Vereinigung, das ist also eine ganz klare Beeinflussung auch politisch aus dieser Richtung, ein klares politisches Programm, das sich eigentlich damit verbindet. Das heißt, dass bei diesem Kaputsch zum einen ganz klar monarchistische Offiziere das Sagen haben, aber dass sich hier auf alle Fälle schon so erste deutliche faschistische Tendenzen auch klar machen. Es ist noch ein Mischmasch aus beidem, aber hier ist auf alle Fälle schon eine Keimzelle des späteren Unheils zu erkennen. Während die Truppe in kriegsmäßiger Ausrüstung und zu allem bereit in Richtung Hauptstadt unterwegs ist, findet dort eine Lagebesprechung statt. Noske will die Reichswehr gegen die Putschisten einsetzen. Daraufhin erwidert General Seegt, Chef des Truppenamtes, Zitat: Es kann doch keine Rede davon sein, dass man Reichswehr gegen Reichswehr kämpfen lässt. Truppe schießt nicht auf Truppe. Haben Sie, Herr Minister, etwa die Absicht, eine Schlacht vor dem Brandenburger Tor zu dulden zwischen Truppen, die 1,5 Jahre Schulter an Schulter gegen den Feind gefochten haben? Zitat Ende. Noske hat dieses Verhalten, das faktisch einer Befehlsverweigerung gleichkommt, nicht erwartet. In der folgenden nächtlichen Kabinettssitzung muss er der Regierung verkünden, dass sie schutzlos ist. Es kommt zu einer Diskussion, ob die Regierung in Berlin ausharren oder fliehen soll. Wobei Ebert sich klar darüber ist, dass er nicht von den Putschisten verhaftet werden darf. Das Kabinett einigt sich auf einen Kompromiss. Der Reichspräsident, der Reichskanzler und die sozialdemokratischen Minister gehen nach Dresden, der Vizekanzler und die restlichen Minister bleiben. Ebert und die Seinen entkommen gerade noch einem Vorauskommando der Marinebrigade, das sie festnehmen will. Bevor die Regierungsspitze die Hauptstadt verlässt, ruft sie zum Generalstreik auf. Zitat: Arbeiter, Genossen, wir haben die Revolution nicht gemacht, um uns heute wieder einem blutigen Landsknechtsregime zu unterwerfen. Es geht um alles. Darum sind die schärfsten Abwehrmittel geboten. Legt die Arbeit nieder, streikt, schneidet dieser reaktionären Clique die Luft ab. Kämpft mit jedem Mittel um die Erhaltung der Republik. Lasst allen Zwist beiseite. Es gibt nur ein Mittel gegen die Diktatur Wilhelms II. Lahmlegung jedes Wirtschaftslebens. Keine Hand darf sich mehr rühren. Kein Proletarier darf der Militärdiktatur helfen. Generalstreik auf der ganzen Linie. Proletarier, vereinigt euch. Nieder mit der Gegenrevolution. Zitat Ende. Den Aufruf unterzeichnen nur Sozialdemokraten, die in ihm ihre revolutionäre Wortwahl wiedergefunden haben, von der sie sich jedoch gleich wieder distanzieren. Und es wird nie aufgeklärt, wer den Aufruf eigentlich verfasst hat. Aber er stellt in dieser Situation, genau wie die Flucht der Regierung aus Berlin, einen richtigen Schachzug dar. Den Exzellenten ist es allerdings in Sachsen nicht geheuer, sie reisen nach Stuttgart weiter, weil sich die dortige Reichswehr eindeutig für die Regierung erklärt hat. In der Reichshauptstadt stellt sich kein Militär der Marinebrigade entgegen. Ohne Gegenwehr übernimmt das 4000 Mann starke Freikorps in den frühen Morgenstunden die Kontrolle über die Stadt. Als er das Brandenburger Tor erreicht, blickt er zum Tiergarten. Zitat: Ich bemerkte im Hintergrund einige Herren im Gehrock und Zylinder. Zu ihnen gesellte sich als Morgenspaziergänger General Ludendorff. Erst später wurde es mir klar, dass diese Gruppe Zylinderträger Herr Kapp und seine künftigen Minister waren. Zitat Ende. Wenig später erklärt sich Kapp zum Staatsoberhaupt. General Lüttwitz wird Oberbefehlshaber und verkündet den Ausnahmezustand. Versammlungen und Demonstrationen sind genauso verboten wie Streiks in volkswirtschaftlich wichtigen Betrieben. Doch jetzt, als die Putschisten scheinbar die Macht in ihren Händen halten, offenbart sich ihr politischer Dilettantismus. Denn was ist eigentlich ihr Ziel? Während Kapp die Verfassung des Kaiserreiches von 1871 wieder in Kraft setzen will, geht es den Freikorps hauptsächlich darum, ihre ökonomische Existenz zu erhalten. Doch selbst wenn die Rechtsparteien eine entsprechende Regierung bilden würden, wären sie nicht in der Lage, die Truppenreduzierung zu verhindern, da im Falle einer Verweigerung der Einmarsch der Entente und die Besetzung Deutschlands droht. Außer für den Einmarsch in Berlin existiert keine Planung. Nicht einmal die Regierung, die man absetzen will, wird festgenommen. Unter diesen Voraussetzungen lässt sich das Militär nicht mitreißen. Nur wenige Befehlshaber stellen sich offen auf die Seite der Putschisten. Die meisten warten die Entwicklung ab. Da es außerdem nicht gelingt, den Beamtenapparat für sich zu gewinnen, ist die Machtübernahme von vornherein gescheitert. Über die erste Kabinettssitzung sagt Ludendorff, Zitat, »Ich muss sagen, ich habe etwas menschlich Kläglicheres und Unschöneres als diese Sitzung, wo viel durcheinander gesprochen und eigentlich kein Beschluss gefasst wurde, nicht erlebt.« Zitat Ende. Auch Ehrhardt beschreibt die Situation, Zitat, »Den Aufruf der geflüchteten Regierung zum Generalstreik nahmen wir Offiziere nicht tragisch. Es ist auch heute noch meine Meinung, dass er nicht gefährlicher als ein Ochse ohne Hörner hätte werden können, wenn unser fester Kampfwille sich ausgewirkt hätte. Allein das war das Verhängnis des Kapp-Putsches. Die neue Regierung hatte zwar in den Berliner Truppen ein Machtinstrument, aber es fehlte ihr die politische Seele und der staatsmännische Nerv. Wer zuerst anpackt, hat immer einen Vorteil, aber wer anpacken will, muss wissen, wo, warum und wozu.« Zitat Ende. Die Führungsrolle bei der Abwehr des Kapp-Putsches fällt den Gewerkschaften zu. Unbehelligt von den Soldaten der Marinebrigade sitzt der Vorstand des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, ADGB, in Berlin und verfasst bereits am Vormittag des 13. März einen eigenen Aufruf zum Generalstreik. Zusammen mit den Vorständen der Arbeitsgemeinschaft Freier Angestelltenverbände, AFA, bildet er eine Reichszentrale für den Streik, der sich drei Tage später noch der Beamtenbund, DBB, anschließt. Vieles erinnert an den November 1918 und mit einem Schlag scheint die Politik der SPD der letzten Monaten wie weggewischt. Indes haben die Linken nicht vergessen, wer Ebert und Noske sind. Die USPD, die Berliner Gewerkschaftskommissionen und die Zentrale der Betriebsräte unterstützen den Aufruf des AGDB nicht, sondern organisieren sich in der zentralen Streikleitung Groß-Berlin, zu der auch die KPD stößt. Zunächst veröffentlichen die Kommunisten allerdings einen expliziten Gegenaufruf. In der Roten Fahne vom 14. März heißt es, Zitat, »Sollen die Arbeiter in diesem Augenblick sich zum Generalstreik erheben? Die Arbeiterklasse, die gestern noch in Bande geschlagen war von Ebert Noske, waffenlos unter schärfstem Unternehmerdruck, ist in diesem Augenblick nicht aktionsfähig. Wir halten es für unsere Pflicht, das klar auszusprechen. Die Arbeiterklasse wird den Kampf gegen die Militärdiktatur aufnehmen in dem Augenblick und mit den Mitteln, die ihr günstig erscheinen. In diesem Augenblick ist er noch nicht da. Er ist da, wenn das Gesicht der Militärdiktatur sich enthüllt haben wird.« Zitat Ende. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich die Arbeiterklasse bereits im Abwehrkampf. Deshalb schwenkt die KPD schnell um und verfasst am 15. März einen eigenen Aufruf zum Streik, allerdings nicht zum Schutz der Republik. Zitat. Die Kommunisten sind gegen die Regierung Ebert Noske Bauer, gegen die Wiederaufrichtung einer Regierung mit bürgerlichem Unterbau, mit Parlamenten und Staatsbürokratie, gegen die Neuwahl der Nationalversammlung, für die Diktatur des Proletariats, für die Räterepublik. Zitat Ende. Wiederum läuft die KPD der Bewegung hinterher. Für die völlige Fehleinschätzung der Stimmung zeichnet der Organisationsleiter der KPD Ernst Reuter Friesland verantwortlich. Der 1889 in Appenrode in Nordschleswig, heute Dänemark, geborene Parteiaktivist ist im Ersten Weltkrieg in russischer Kriegsgefangenschaft geraten und hat sich den Bolschewiki angeschlossen. Für das Siedlungsgebiet der Wolgadeutschen fungierte er als Volkskommissar. Von 1919 bis zu seinem Rauswurf 1922 gehört er der KPD in der Funktion eines Generalsekretärs an. 1948 wird er der erste sozialdemokratische Bürgermeister West-Berlins werden. Reuter Friesland sieht sich in Berlin mit einer schwierigen Situation konfrontiert. Nach dem Heidelberger Parteitag im Oktober 1919 hat sich die überwältigende Mehrheit der etwa 12.000 Berliner KPD-Mitglieder der linken Opposition angeschlossen, die aus der Partei ausgeschlossen wurde bzw. ausgetreten ist. In der Hauptstadt zählt die KPD gerade noch 800 Mitglieder. Allein der Aufruf zum Generalstreik findet ein gewaltiges Echo. Am Abend des 14. März 1920, einem Sonntag, werden in Berlin Wasser, Strom und Telefone abgestellt. Der Verkehr ist weitgehend lahmgelegt. Nur wenige Droschken und Autos fahren. Wer sie benutzen muss, muss Fantasiepreise zahlen. Es kann durchaus passieren, dass sie von einem Streikposten in der nächsten Ecke angehalten werden. Das Gas ist abgeschaltet, es gibt keine Straßenbeleuchtung. Man sitzt am Abend bei Kerzenlicht. Fernsprechämter haben den Betrieb eingestellt, die Telegrafenämter befördern nur noch Pressetelegramme. Wasser muss an Straßenbrunnen geholt werden, wo sich lange Schlangen bilden. Um überhaupt noch ein Minimum an öffentlicher Versorgung aufrechtzuerhalten, wird die technische Nothilfe, abgekürzt TENO, als Streikbrecher eingesetzt. Diese Organisation ist aus der Garde-Kavallerie-Schützendivision hervorgegangen und lebt bis heute als technisches Hilfswerk, abgekürzt THW, fort. Am Montag ist das gesamte Land faktisch stillgelegt. Keine Fabrik arbeitet, kein Laden hat geöffnet. Schnell werden die Lebensmittel knapp. Geschätzte 12 Millionen Menschen sind im Ausstand. Es ist der größte Streik in der deutschen Geschichte. Bis weit ins Bürgertum reicht die Solidarität gegen den Rechtsputsch. Sozialdemokraten, Gewerkschafter, USPD, Kommunisten und Unorganisierte bilden spontan Aktionsausschüsse, Vollzugsräte und Streikleitungen. Den Kapputschisten ist somit jede Möglichkeit des Regierens genommen. Den Drahtziehern des Staatsstreiches wird schnell klar, dass ihr Unternehmen gescheitert ist. Schon am 14. März tritt General Merkel als Unterhändler der Regierung an sie heran. Verhandlungsführer der Kapisten ist Hauptmann Pabst. Die Putschisten sind bereit aufzugeben, wenn den Beteiligten am Staatsstreich Amnestie zugesichert wird. Außerdem sollen eine Kabinettsumbildung durchgeführt werden und Neuwahlen bis spätestens Juni 1920 erfolgen. In diesem Falle kennt der Putsch weder Sieger noch Besiegte. Zwei Tage später einigen sich beide Parteien in diesem Sinn, wenn auch die Führungsspitze, insgesamt 7 Verschwörer, vom Straferlass ausgenommen bleibt. Es scheint so, als könne der Kapp-Putsch als peinliche Affäre ohne Blutvergießen beendet werden. Dass es anders kommt, liegt an verschiedenen Faktoren. Ein wesentlicher ist der überraschend erfolgreiche Generalstreik, mit dem sich eine Bewegung in Gang setzt, in der aus der KPD ausgeschlossene bzw. ausgetretene Linksradikale, aktionistisch eingestellte Mitglieder der KPD, Angehörige anarcho-syndikalistischer Zusammenschlüsse sowie die Kampforganisation der USPD die Initiative ergreifen. Für diese Aktivisten steht nach wie vor der bewaffnete Kampf auf dem Plan. Sie setzen auf die Praxis. Dieses Potenzial zieht auch andere mit. SPD- und DDP-Mitglieder, Gewerkschafter sowie Unorganisierte, die in jedem Fall eine Rückkehr zur Monarchie verhindern wollen. Was es bedeutet, unter einer Militärregierung zu leben, haben sie durch die Jahre im Krieg erlitten, und dass dieses Militär der Arbeiterschaft wieder ihre Rechte nehmen will, trifft auf ihren entschlossenen Widerstand. Zusätzlich entstehen durch das Nichterscheinen der Zeitungen empfindliche Informationsdefizite. Die Gerüchteküche brodelt. Wenn die Arbeiter überhaupt etwas glauben, dann sind es die Verlautbarungen ihrer Parteien, die ein ganz eigenes Bild der Lage zeichnen. Von den Verhandlungen zwischen Putschisten und Regierungsvertretern erfährt die Öffentlichkeit nur bruchstückhaft. Gesicherte, überprüfbare Informationen sind praktisch nicht zu bekommen. Und wer will schon ausgerechnet den Arbeiterverräter Ebert trauen, der mit seinem Minister nach Stuttgart geflohen ist? In vielen Gebieten des Reiches entstehen daher bewaffnete Arbeiterformationen und ersticken mögliche Aktivitäten von Putschisten im Keim. In Kürze werden ganze Städte und Regionen von Aktionsausschüssen kontrolliert. All das vollzieht sich zunächst unblutig als Teil einer allgemeinen Bewegung zur Verteidigung der Republik. In Berlin, dem Zentrum des Geschehens, verhindert die militärische Übermacht der Marinebrigade, dass die Arbeiterschaft zur Waffe greift. Es herrscht nach wie vor Ausnahmezustand, Soldaten patrouillieren durch die Straßen und wenn sie sich von Demonstranten bedrängt fühlen, feuern sie ohne Skrupel in die Menge. Allein am 15. März kommt es an verschiedenen Orten der Stadt zu solchen Zusammenstößen mit insgesamt 15 Toten und über 30 Verwundeten. Die verheerenden Folgen der Januar- und Märzkämpfe von 1919 rücken wieder in deutliche Erinnerung. Am südöstlichen Stadtrand von Berlin ist die militärische Omnipotenz der Putschisten allerdings nicht gegeben und Aktivisten, die nicht von theoretischen Bedenken geplagt sind, entwaffnen örtliche Einwohnerwehren, Kriegervereine und Soldaten. Parallel zu diesen spontanen Aktionen gibt es Versuche, auf regionaler Ebene Strukturen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens und der Abwehr des Putsches zu schaffen. SPD, USPD, KPD, Gewerkschafter und Jugendorganisationen bilden am 14. März einen gemeinsamen Aktionsausschuss in Adlershof. Einen Tag später gehen bewaffnete Arbeiter gegen Freikorpssoldaten vor, stürmen die Postämter in Friedrichshagen und Oberschöneweide und nehmen in einem Handstreich ohne Waffeneinsatz die Albatros-Werft in Friedrichshagen. Am 16. März stellt der Aktionsausschuss Adlershof eine Sicherheitswache und eine Sanitätswache auf. Der Bahndamm und der Wald am heutigen Betriebsbahnhof Schöneweide werden besetzt und das Adlergestell samt Stellwerk mit Baumstämmen blockiert. Auch in Köpenick will der Magistrat eine Einwohnerwehr aufstellen, aber durch nicht auszuräumende Gegensätze über die Frage der paritätischen Bewaffnung von Bürgern und Proletariern kann dies nicht umgesetzt werden. Stattdessen wird am 16. März ein sozialistisches Verteidigungskomitee aus USPD und KPD unter Vorsitz des Stadtverordneten Alexander Futran, USPD, gebildet. Futran, 1879 in Odessa geboren, entstammt einer bürgerlichen jüdischen Familie. Er studiert in Deutschland und gründet mit seinem Bruder ein Ingenieursbüro. Als russischer Staatsbürger ist er während des Ersten Weltkriegs zunächst interniert und wird 1917 zum Vorsitzenden der Köpenicker USPD gewählt, die im März 1920 ungefähr 800 Mitglieder zählt, während die KPD nur knapp 80 Mitglieder hat. Futran gilt als glänzender Redner und genießt bei allen Parteien Vertrauen. Der Wirkungsbereich des Komitees geht über Köpenick hinaus und betrifft das gesamte Vorfeld im Südosten von Berlin. Es werden Kampfgruppen gebildet und Barrikaden zur Verteidigung der Stadtzugänge errichtet. Der Zustrom der Freiwilligen in Köpenick ist so groß, dass im Gasthaus Fuchs ein Rekrutierungsbüro eingerichtet wird. Schließlich verfügt das Sozialistische Verteidigungskomitee über mehr als 1000 gut ausgerüstete Kämpfer. In Berlin bilden aus der KPD ausgeschlossene bzw. ausgetretene Linksoppositionelle gemeinsam mit Kampfgruppen der USPD und SPD-Mitgliedern am 16. März ein revolutionäres Exekutivkomitee der Arbeiter. Die linken Aktivisten beabsichtigen keine offenen Kampfhandlungen, sondern propagieren einen Kleinkrieg gegen die Freikorps und Sabotage an Produktionsmittel. Auf Plakaten wird die Eröffnung von Werbebüros für eine Rote Armee bekannt gegeben, die allerdings für Berlin ein Fantasieprodukt bleibt. Die KPD beteiligt sich demonstrativ nicht an diesem Exekutivkomitee und kritisiert es öffentlich. Am 17. März räumt zunächst Kapp seinen Stuhl und verschwindet ins Exil nach Schweden. General Lüttwitz hingegen hält sich weiterhin für unabkömmlich und ist der Auffassung, dass ausgerechnet er jetzt die Truppe zusammenhalten müsse. Schließlich tritt Oberst Heye vom Reichswehrministerium energisch an ihn heran. Zitat: Euer Exzellenz müssen sich entschließen, zurückzutreten. Es bleibt gar kein anderer Ausweg. Wir fordern diesen Entschluss von Ihnen. Jede weitere Verzögerung kann namenloses Unglück heraufführen. Zitat Ende. Mühsam fasst sich Lüttwitz, er wirft den Kopf in den Nacken. Zitat: Ich lasse mir von niemandem meinen Entschluss abzwingen. Zitat Ende, sagt er über die Schulter hinweg. Und Zitat: Sie werden meine Entschließung, wenn es an der Zeit ist, erfahren. Zitat Ende. Es dauert zwar noch einige Stunden, aber schließlich begreift Lüttwitz, dass seine Zeit abgelaufen ist. Der General reicht seinen Rücktritt ein, den ihm der Reichskanzler bei vollen Pensionsansprüchen gewährt. Neuer Chef der Heeresleitung wird Generalmajor Hans von Seeckt, dem auch die heikle Aufgabe zufällt, den Rückzug der Marinebrigade aus Berlin durchzusetzen. Dazu tritt der Generalmajor an das Freikorps heran, das eben noch gegen die Republik geputscht hat. Freikorpsführer Erhard, Zitat: Ich wurde vom General von Seeckt befohlen. Zu meinem Erstaunen fand ich hier alle übrigen Kommandeure versammelt. Seeckt fragte mich im Ernst: Kann ich mich auf die Brigade im Kampf gegen den Bolschewismus stützen? Ich sicherte es ihm zu. Von Seeckt äußerte daraufhin: Ich gebe der 2. Marinebrigade die Zusicherung, dass ein Haftbefehl gegen ihren Kommandeur, solange derselbe unter meinem Kommando steht, nicht durchgeführt wird. Zitat Ende. Aufgrund dieser Abmachung wird am 17. März der Rückzug eingeleitet. Formal gesehen gehört die Marinebrigade ab diesem Zeitpunkt zu den Regierungstruppen. Den Soldaten macht das keine Probleme, ohne Zögern wechseln sie auf Befehl ihrer Offiziere die Seiten. Ihr angeblich hehres politisches Bewusstsein erschöpft sich eben im Gehorchen. Einen Tag später kommt es beim Abmarsch der Brigade zu blutigem Gemetzeln. Sauer und bis an die Zähne bewaffnet, geben die Freikorpssoldaten die Schuld an ihrem Desaster nicht den Führern, sondern den Sozis und der Regierung und dem Spartakistenpack. Die Soldaten brennen darauf, ihren Frust loszuwerden. Am Brandenburger Tor, wo viele Schaulustige zusammenströmen, kommt es zu Pöbeleien und Handgreiflichkeiten. Die Freikorpssoldaten fackeln nicht lange und eröffnen das Feuer. Es gibt 12 Tote und 30 Verletzte. Am Bahnhof Tiergarten ereignet sich ein ähnlicher Zwischenfall, der 10 Tote und 12 Verletzte auf Seiten der Demonstranten fordert. Schließlich schießt die Marinebrigade am Luisenplatz in Charlottenburg noch einmal in die Menge. Die Folge sind 6 Tote und etliche Verletzte. Mit dem Zusammenbruch des Putsches könnte der Streik eigentlich abgebrochen werden. Doch in weiten Teilen des Landes wollen die Arbeiter den Ausstand erst beenden, wenn das monarchistische Offizierskorps entmachtet und zumindest die Sozialisierung der Schlüsselindustrien erfolgt ist. Solange wollen auch die Arbeitermilizen auf dem Posten bleiben und weigern sich, ihre Waffen abzugeben. Um die Entwicklung in den Griff zu bekommen, ist es für die Regierung deshalb von größter Wichtigkeit, den Generalstreik umgehend zu beenden. Am 18. März beginnt in Berlin diesbezügliche Gespräche, bei denen der ADGB eine Schlüsselrolle spielt. Die Gewerkschafter haben einen 9-Punkte-Katalog aufgestellt, in dem sie unter anderem Folgendes fordern: Entwaffnung der Putschisten sowie die Auflösung der konterrevolutionären Organisation, Einflussnahme der Gewerkschaften auf die Regierungsbildung und der Rücktritt Noskes. Sozialisierung der Schlüsselindustrien gehört auch zu den 9 Punkten. Die SPD-Führung verspricht, auf diese Forderungen einzugehen. Lediglich bei der Sozialisierungsfrage gibt es für die Gewerkschaften kein befriedigendes Ergebnis. Irgendwann in der Zukunft soll die Großindustrie verstaatlicht werden. ADGB, AFA, DBB und der angeblich linken Berliner Gewerkschaftskommission reicht das offensichtlich. Für den 20. März verkünden sie das Ende des Ausstandes. Im Gegensatz zu USPD und anderen linkssozialistischen Organisationen. So initiiert die KPD am Tag des Streikabbruchs in Berlin gleich mehrere Demonstrationen zur Weiterführung der Aktion. Doch die Streikfront hat einen schweren Schlag erhalten. Viele von der SPD beeinflussten Arbeiter und Beamten nehmen die Arbeit wieder auf. Und das nicht nur in Berlin. Währenddessen gehen die Verhandlungen zwischen Regierungsvertretern und freien Gewerkschaftsbünden, USPD und anderen weiter. Es herrscht eine verwirrende Nachrichtenlage. Ist der Generalstreik abgebrochen oder nicht? Wie soll man Kapp-Truppen von Regierungstruppen unterscheiden? Dass sich die Putschisten-Truppen am 17. März der Regierung unterstellt haben, ist weitgehend unbekannt. Für die meisten Linken sind ohnehin alle Soldaten und Polizisten potenzielle Gegner. Gerüchte und Stimmungen sind ausschlaggebend für das Handeln. Die Folge sind gewaltsame Zusammenstöße und erbitterte Gefechte aus Unkenntnis der Lage. Und die brutale, rechtsstaatlich legitimierte Rache der Freikorps. In der Nacht zum 18. März kommt es in Berlin zu blutigen Konfrontationen mit der Reichswehr. Zum Beispiel am Kopusser Tor, wo Streikende eine Barrikade verteidigen, setzt das Militär einen Minenwerfer ein. 12, nach anderen Quellen 14 Personen werden getötet, viele verwundet. Ebenso kommt es in Neukölln und in der Veteranen- und Brunnenstraße und in der Frankfurter Allee zu Schießereien. Selbst die Marinebrigade kommt zum Einsatz. Zitat: Mit den Kommunisten kam es in den nächsten Tagen zu Kämpfen, die größeren Kriegshandlungen glichen. Meine Kompanien wurden in Lichtenberg eingesetzt. Sie griffen stark und schneidig durch. Zitat Ende. Ich will jetzt auf die Situation in Sachsen, speziell in Dresden, eingehen, weil sie zum einen natürlich eine große Rolle spielt im Verlaufe dieses Kapp-Putsches und zum anderen dort auch der weitere Werdegang des General Merkers zu besichtigen ist. Dresden besaß eine sozialdemokratische Regierung unter dem Ministerpräsidenten Gradnauer und war der erste Fluchtpunkt, den Ebert Noske und einige andere Minister ansteuerten, als sie aus Berlin vor dem Einmarsch der Marinebrigade Erhard flohen. Der Chef, der Befehlshaber des Wehrkreises 4, war dort General Merker, den Ebert und Noske als einen treuen General einschätzten. Er war, wie ich ja schon in den vorherigen Vorträgen herausgestellt hatte, der zunächst Chef dieses Freikorps Landesjägerkorps, das dann in die Reichswehr übernommen worden ist. Und es gibt auch eine Aussage von Noske in seinem Buch von Kiel bis Kapp, wo er das also auch nochmal dokumentiert. Zitat: Den Vorschlag, sich vorerst nach Dresden zu begeben, begründete ich mit der Notwendigkeit, rasch auf die Truppen außerhalb Berlins Einfluss zu gewinnen. Also man erhoffte sich dort also eine feste Basis zu haben, um gegen den Putschisten in Berlin vorgehen zu können. Doch Merker, der sich ja als Eberts Städteeroberer mit Aktionen gegen revolutionäre Arbeiter einen Namen gemacht hatte, verhielt sich sehr uneindeutig. Er kannte die politische wie organisatorische Schwäche der Putschisten, aber er sympathisierte mit ihnen. Das fand dann seinen Ausdruck, zum Beispiel in folgender Aktion: bei einer Besprechung mit dem Ministerpräsidenten Gradnauer am 13. März fuhr Merker provozierend mit einer schwarz-weiß-roten Fahne am Auto vor. Als ihn der Ministerpräsident aufforderte, seine Unterschrift unter den Aufruf der sächsischen Regierung gegen den Kapp-Putsch zu setzen, verweigerte er die Unterschrift. Merker veröffentlichte am 13. März einen eigenen Aufruf, mit dem er quasi den Aufruf der Regierung zum Generalstreik konterkarierte, indem er die Bevölkerung aufforderte, Zitat, das Wirtschaftsleben nicht durch Streiks oder Tumulte irgendwelcher Art zu stören. Der in der Presse erschienene Aufruf, unterzeichnet von Ebert, Bauer, Noske und so weiter, ist nach mir gewordener Mitteilung der Unterzeichner unrichtig. Pflichtgemäß werde ich alle Versuche, die öffentliche Ruhe und Ordnung zu stören oder lebenswichtige Betriebe lahmzulegen, mit allem zu Gebote stehenden Mitteln verhindern. Dresden, den 13. März 1920, der Befehlshaber gezeichnet, Merker, Generalmajor. Zitat Ende. Ebert und Noske versuchten in dieser unsicheren Atmosphäre erst gar nicht von Dresden aus zu regieren, sondern flohen unverzüglich dann nach Stuttgart weiter. Merker hingegen konnte nicht sicher sein, wie viele Soldaten auf der Seite des Putsches standen, und schon gar nicht wusste er das bei der Polizei. Da gibt es eine Aussage von Ludwig Renn dazu, der war bei der SIPO in der Nähe bei Riesa stationiert in dieser Zeit, und der schreibt dazu, Zitat, die Stimmung war bei uns allgemein gegen Kapp-Lüttwitz. Bisher schienen sie mir nicht einheitlich gewesen zu sein, aber die meisten von uns waren ja Sozialdemokraten. Zitat Ende. Ebenfalls war ein Großteil der Bevölkerung gegen den Putsch eingestellt, deshalb verhielt sich Merker uneindeutig und wollte sich damit wohl alle Türen offen halten. Die sächsische Regierung positionierte sich mit einem allgemeinen Aufruf gegen den Kapp-Putsch. Zitat, in dieser Stunde rufen wir die gesamte Bevölkerung zum Schutze der demokratischen Verfassung und der ordnungsgemäßen Regierung auf. Der Versuch einer Berliner Militärdiktatur muss mit allen Mitteln verhindert werden. Es darf erwartet werden, dass der Wahnsinnsstreich der Reaktion auch in Berlin alsbald zusammenbrechen wird. Die Regierung wird Hand in Hand mit den freiheitlichen und verfassungstreuen Parteien alle weiteren Maßnahmen veranlassen. Zitat Ende. Bereits am 13. März 1920 kommt es in Dresden zu einem ersten Vorfall. General Merker will nämlich das Telegrafenamt in Dresden unter seine Kontrolle bringen. Ist natürlich ein wichtiger Informationsknotenpunkt, sozusagen der zentralste überhaupt. Zwei Lastwagen mit Soldaten, ausgerüstet mit Maschinengewehren und Stacheldraht, fahren also durch die Demonstrationen, die sich gebildet haben, vor das Gebäude und werden dort von entschlossenen Arbeitern aber gleich angegangen. Also sie werden kurzerhand entwaffnet, die Soldaten, da fallen keine Schüsse. Das wird also so erledigt, und auch der Versuch, mit Panzerautos in die Innenstadt vorzudringen, wird also von diesen Menschenmassen verhindert. Wie gesagt, am 13. März fließt da allerdings noch kein Blut. Für den Sonntag, den 14. März 1920, rufen in Dresden SPD, USPD und revolutionäre Gewerkschaften zu Großdemonstrationen auf, um den Generalstreik gegen den Kapp-Putsch zu propagieren. Die KPD spielt so gut wie keine Rolle. Das liegt einfach daran, weil die Linksradikalen um Otto Rühle seit dem Oktober 1919, also diesem Heidelberger Parteitag, aus der KPD ausgeschlossen sind. Diese Gruppe führt allerdings weiterhin den Namen KPD Spartakusbund Ostsachsen und publiziert weiter ihre Zeitung Der Kommunist. Die inhaltlichen Positionen der Linksradikalen sind natürlich nur als verheerend zu bezeichnen. Mal ein Zitat aus der Kommunisten Nummer 18 vom 3. April 1920. Zitat: In Dresden hatten es die unabhängigen Führer besonders eilig. Bereits am 13. März mittags gaben sie zusammen mit der SPD ein Flugblatt heraus, in dem behauptet wurde, die Gegenrevolution habe ihr Haupt erhoben. Ein Flugblatt, in dem beide Parteien zur Verteidigung der berühmten Errungenschaften der Revolution auffordern. Das war an sich schon eine konterrevolutionäre Parole. Zitat Ende. Also zeigt sich hier wieder diese doch sehr extreme Sichtweise und jedes Zusammengehen mit der SPD wird also hier abgelehnt, selbst unter der Drohung dieses Putsches. Die DDR-Geschichtsschreibung bemüht sich, die Rolle der von ihr sogenannten Rühle-Gruppe möglichst klein zu machen und benutzt Formulierungen wie Verunglimpfung des kommunistischen Namens und so weiter. Dabei haben die ersten Aufrufe der KPD in Berlin, damals verfasst vom Ernst Reuter, dem späteren ersten SPD-Bürgermeister von West-Berlin, einen ähnlichen Tenor. Allerdings verändern die Linksradikalen ihre Einschätzung nicht. Sie bleiben bei ihrer Sicht der Dinge, keine Zusammenarbeit mit der SPD, egal unter welchen Voraussetzungen, also auch nicht unter Drohung dieses Putsches, keine Zusammenarbeit mit Reformisten. Wie andernorts stellt sich in Dresden spontan eine Aktionseinheit her von USPD, SPD und revolutionären Gewerkschaftern und der Generalstreik wird also proklamiert. Am 14. März teilt Merker dem Reichspräsidenten Ebert mit, dass er beabsichtigt, nach Berlin zu den Putschisten zu fahren, um sie zu veranlassen, den verfassungsmäßigen Zustand wiederherzustellen. Er, also General Merker, wolle als Unterhändler auftreten, wenn die alte Regierung folgenden Forderungen zustimmen würde. Erstens, Zustimmung zu einer breiten Koalitionsregierung unter Beteiligung der jetzigen Berliner Regierung. Zweitens, baldige Durchführung von Reichstagswahlen. Drittens, Wahl des Reichspräsidenten durch das Volk. Diese Forderungen sind offensichtlich so geartet, dass sie mit denen der Putschisten ziemlich in Einklang zu bringen sind und dokumentieren also hier nochmal, wie dubios eigentlich Merker vorgeht. Ganz merkwürdige Art, sich zu versuchen, Türen nach allen Richtungen offen zu halten. In Dresden standen dann am 15. März 1920 alle Räder still. Wie überall im Reich ging die Streikbereitschaft weit über die Arbeiterschaft hinaus. So streikten etwa die Mehrzahl der Lehrer, die Postbeamten, selbst Geschäftsleute schlossen sich dem Streik an. Auf den vielen Streikversammlungen, die es gab, wurden dann Forderungen nach Bewaffnung der Arbeiter laut. Es blieb allerdings zunächst bei Forderungen. Nachdem General Merker am 14. März in Richtung Berlin sich auf den Weg gemacht hat, übernimmt General Müller seine Vertretung, also das Kommando in Dresden. General Müller erhält den Auftrag, das Telegrafenamt unter Kontrolle der Regierung zu bringen. Wie ich schon erwähnte, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt die zentrale Informationsstelle, wo man also verlässliche Informationen kriegt und abgeben kann. Es ist also kein Wunder, dass die Regierung das unter Kontrolle haben will. Wichtig für das, was sich abspielt, ist noch zu wissen, dass am 15. März eine Bekanntmachung veröffentlicht wird, in der zu lesen ist, dass sich sämtliche Truppenteile der Reichswehr in Dresden gegen den Putsch in Berlin aussprechen, also auf Seiten der Verfassung der Regierung stehen. Am Morgen des 15. März soll daher zunächst die Einwohnerwehr, in der sehr viele Sozialdemokraten sich befinden, in das Telegrafenamt einrücken. Zusätzlich mobilisiert Müller auch noch das Dresdner Zeitfreiwilligenregiment. Diese Einwohnerwehr, die übernimmt also dieses Telegrafenamt und diese Tatsache spricht sich natürlich bald unter den revolutionären Arbeitern herum. Es gibt dann auch noch ein paar Gerüchte dazu. Man spricht, dass Kappisten, eine Nachrichtenzentrale, jetzt also durch die Übernahme des Telegrafenamtes in die Finger bekommen hätten. Und insbesondere erbittert ist man, dass sich an dieser Aktion sozialdemokratische Arbeiter beteiligt haben. Also der Verrater sich da nochmal dokumentiert. Es kommen jedenfalls Zehntausende von Menschen auf dem Postplatz zusammen. Riesendemonstrationen fordern. Waffen wurden in Abzug der konterrevolutionären Truppen aus dem Telegrafenamt. Und stattdessen soll also die Besetzung aller öffentlichen Gebäude durch eine Arbeiterwehr durchgeführt werden. Die Einwohnerwehr im Telegrafenamt wird durch diese Menge bedrängt und ist bald derartig verunsichert und demoralisiert, dass sie ihre Waffen an die Aktivisten aus der Menge abgibt, beziehungsweise teilweise sogar auf deren Seite überwechselt, so dass das Telegrafenamt dann kampflos von dieser Menschenmenge da in Besitz genommen wird. Das heißt, nicht eine Menschenmenge, sondern ein Zeitzeuge berichtet, dass ungefähr 40 Revolutionäre sich dann schließlich im Telegrafenamt verschanzen, da denen allerdings auch ein paar Leute sind, die also vorher schon als Einwohnerwehr dort eingerückt sind, also sozialdemokratische Arbeiter, die dann dort mitmachen. Eine irgendwie geartete Führung gibt es nicht. Bei dieser Aktion existiert nicht. Alles entwickelt sich wie üblich spontan aus der Bewegung. Kurz bevor die Einwohnerwehr aufgibt, telefoniert ein Angehöriger dieser Truppe allerdings mit dem Ministerpräsidenten Gradnauer, erläutert ihm kurz die Situation und bittet um Verstärkung. Und der Ministerpräsident setzt daraufhin General Müller in Kenntnis und der hat dann die folgenden Aktionen gerechtfertigt. Zitat: Das Haupttelegrafenamt ist ein kostbares Gut der gesamten Bevölkerung und darf nicht irgendwelchen beliebigen, verrückten Menschen ausgeliefert werden. Zitat Ende. Der offizielle Bericht, der auch dann in der Zeitung abgedruckt wird, berichtet Folgendes darüber. Zitat: Nach Eingang der Meldung, dass Spartakisten das Telegrafenamt stürmen wollten und die Einwohnerwehr der Aufgabe der Sicherung nicht gewachsen wäre, beauftragte auf Aufforderung der sächsischen Regierung 2.30 Uhr nachmittags Generalmajor Müller das Garnisonskommando mit der Besetzung des Telegrafenamtes. Die Ausführung erfolgte durch zwei Bataillone Reichswehrregiment 23 mit Infanteriegeschütz, zwei Kraftwagen des Kraftfahrzuges 12 unter Major Ende. Gedeckt durch vorausfahrende Panzerautos geht also die Reichswehr gegen 15 Uhr über die Königsbrücke bis zum Theaterplatz vor. Aus dem Zwinger wird sie beschossen. Daraufhin gibt es einen Sturmangriff auf das Gebäude, das also eingenommen wird. Und damit hat also die Reichswehr die Ausgangsstellung erreicht, um das Telegrafenamt zu stürmen. Ein USPD-Vermittler versucht, auf die Reichswehr einzuwirken, spricht mit diesem Major Ende, möchte sie vom Angriff auf das Telegrafenamt abbringen, aber da ist der Befehl ergangen und da wird also nicht drauf eingegangen, auf diese Vermittlungsversuche. Vor dem Gebäude steht eine riesige Menge von Demonstranten. Die zwei Panzerautos fahren zwischen die Menge, die sich da nicht besonders beeindrucken lässt. Ein paar Schüsse fallen, schließlich eröffnet die Reichswehr das Feuer. Der Angriff, der sich dann entwickelt auf dieses Telegrafenamt, wird abgeschlagen, denn neben Gewehren haben die Revolutionäre dann drin auch zwei MGs der Einwohnerwehr abgenommen und mit denen gelingt es sogar, ein Panzerauto zu stoppen. Da gibt es in diesem amtlichen Bericht, der wie gesagt in der Zeitung veröffentlicht ist, auch einen kurzen Bericht dazu. Zitat: Der wieder nach dem Postplatz vorstoßende Panzerwagen wurde durch Maschinengewehrfeuer aus Richtung Marienstraße und Haupteingang des Telegrafengebäudes beschossen. Durch Bruch der Steuerung bewegungsunfähig wurde die Besatzung nach tapferer Gegenwehr niedergekämpft. 6 Mann sind dabei gefallen. Zitat Ende. Die Opferzahlen der revolutionären Arbeiterschaft sind ungleich höher. 59 Tote und ca. 150 Verletzte werden durch den Kampfeinsatz der Reichswehr verursacht. Vor dem endgültigen Sturmangriff gegen 19 Uhr gibt es allerdings ein letztes Ultimatum an die Besetzer im Telegrafenamt. Da hat der Zeitzeuge Fritz Lehmann Dresden Folgendes zu hinterlassen. Zitat: Im Namen seiner Exzellenz des Ministerpräsidenten Dr. Gradnauer spricht Generalmajor Müller. Wenn binnen 10 Minuten das Gebäude nicht geräumt ist, lasse ich es zusammenschießen. Zitat Ende. Die Besetzer räumen daraufhin dieses Gebäude. Viele können durch Hinterausgänge verschwinden. Allerdings werden zwischen 10 und 15 Arbeiter durch die Reichswehr im Gebäude noch verhaftet. So ist am Abend des 15. März 1920 das Telegrafenamt und die Innenstadt Dresdens unter der Kontrolle der Reichswehr. Der Ministerpräsident gibt kurze Zeit später eine Erklärung ab, sich also nochmal hinter oder für die Reichswehr ausspricht. Kurzes Zitat. Wir haben feststellen können, dass auch in dieser schweren Krise die Reichswehr zur sächsischen Verfassung und zur sächsischen und damit zur Reichsverfassung hält. Zitat Ende. Alle möglichen Untersuchungen und Verfahren, die also eingeleitet werden sollen, werden im Keime schon niedergeschlagen. Das ist also die Situation in Dresden. General Mercke übrigens wird dann nach seinem dubiosen Handeln hier später seines Amtes enthoben. Ansonsten aber gibt es hier also keine Folgen für eingesetztes Militär.